Ja, liebe Freunde, vielen Dank für die Einladung. Ich muss gestehen, dass ich etwas gehandicapt bin. Heute wegen einer Zahngeschichte habe ich keine richtige Nacht verbracht. Und wenn mir da an dem einen oder anderen Schnitt die Stimme versagen soll, bin ich mir das nachzusehen. Aber wir können es ja mal versuchen, auf den Versuch jetzt ankommen lassen. Aber das ist auch der Grund, weshalb ich dann an der Veranstaltung, die heute Nachmittag dann stattfindet oder abends stattfindet, nicht mehr teilnehmen kann, sofern Fragen, die in diesem Bereich reichen, gestellt werden, können wir die gerne dann also auch hier behandeln. Gegenstand des Vortrags ist in der Tat dieses Buch über den Umgang mit dem Arbeitsrecht. Gibt da hinten eine Reihe von Exemplaren, die zu einem ermäßigten Preis zu erwerben sind. Das Buch ist nicht irgendein Buch, sondern das Buch ist eine zweite bzw. jetzt auch dritte Auflage der ersten Auflage aus dem Jahr 1979. Noch in einem blauen Einband hatte ich habe nur ein einziges Exemplar zum Faust Raffaeller erschienen. Dieses Buch konnte nicht wieder neu aufgelegt werden, weil das Arbeitsrecht, und das ist leider schon, das ist schon mittendrin im Thema, so massiv sich geändert hat, dass es notwendig war, ein neues Buch zu schreiben. Aber ich habe ganz bewusst die erste Auflage in diese Nachauflage mit übernommen, indem ich sie kursiv gedruckt habe und indem sie auch erhalten geblieben ist und vor allem der allgemeine Teil und so weiter und so fort, während aber eben das der überwiegende Teil, der die Aktualisierung der Darstellungen enthält, völlig neu ist. Also es ist sozusagen, sind zwei Bücher in einem, geschuldet der Tatsache, dass das Arbeitsrecht in den letzten 40 Jahren sich so massiv geändert hat, dass es völlig unmöglich war, eine zweite Auflage zu schreiben. Was hat das also nicht früher schon mal eine zweite Auflage gegeben hat? Naja, man kennt diese linken Verlage, VSA-Verlag in dem Fall auch, die produzieren mit Druckkostenzuschuss und allem und dran und machen eigentlich keine eigene Politik für ihre Veröffentlichungen. Es musste also der Autor selber dann kommen und das machen und deswegen vertreibe ich das also auch selbst. Es ist also niemand, der mir dabei hilft, der meint, dass damit großartig Geld verdient werden kann. Solche Leute gibt es ja immer wieder. Der irrt sich ganz gewaltig, aber das mal am Rande. Es ist auf jeden Fall ein Kontrapunkt zur herrschenden Meinung, zur herrschenden Auffassung, zur herrschenden Sichtweise des Arbeitsrechts. Und ich maße mir an zu sagen, dass es keine vergleichbare Darstellung des Arbeitsrechts gibt. Es hätte vielleicht zu früheren Zeiten vergleichbare Darstellung gegeben, aber wir sind nicht mehr in diesen früheren Zeiten. Wir sind heute in diesem Jahr 2020 an einem Punkt angelangt, wo sich die kritische Sichtweise auf das Arbeitsrecht marginalisiert hat und selbst in den Gewerkschaften eigentlich nur noch eine Ausnahme darstellt. In den Gewerkschaften rühmt man sich des Dialogs mit der Wissenschaft, so heißt das. Also des Dialogs mit irgendwelchen Leuten aus der herrschenden Meinung, mit irgendeinem des Arbeitsgerichts. Und dann unterhält man sich auf Veranstaltungen des WSI oder auf Veranstaltungen der Hans-Böckler-Stiftung oder auch auf Veranstaltungen, die die Arbeitgeberverbände machen. Da gibt es keinerlei Diskurs. Es ist ungefähr so ein bisschen erkennbar, dass da dann vielleicht mal ein Diskurs stattfindet in der einen oder anderen Einzelfrage. Aber dass es eine gegensätzliche Auffassung und Sichtweise des Arbeitsrechts gibt, das wird auf diesen Veranstaltungen nicht deutlich. Und da kommen natürlich auch Betriebsräte unter die Lehre. Die werden ja dann auch eingeladen zu solchen Veranstaltungen, zur Hans-Böckler-Stiftung oder auch vom WSI. Die sitzen da meistens bloß rum und wissen nicht genau, was sie sagen sollen. Niemand ist da, der ihnen deutlich macht und der ihnen sagt, wo steht derjenige, der dann beispielsweise als Experte, als sogenannte Experte, dann irgendwann zu irgendeinem Thema referiert. Das verschwindet alles hinter dem Nirvana der angeblichen Wissenschaft, der angeblichen Rechtswissenschaft. In Wahrheit geht es natürlich um knallharte Interessenpolitik. Und diese unterschiedlichen Interessengegensätze werden nicht mehr sichtbar. Ich habe einfach mal als Einstieg aus der gestrigen Welt ein Artikel, soziale Marktwirtschaft in Gefahr heißt das, wo die Welt gar nicht im Konjunktiv schreibt, sondern wie das immer so typisch ist für ein Arbeitgeberorgan, gleich immer in den Indikativ verfällt. Das ist also auch irgendwie bezeichnend. Und sie zitiert also den Kramer, aber wie gesagt, nicht im Konjunktiv, sondern im Indikativ, also übernimmt praktisch die Meinung des Herrn Kramer, des BDA-Geschäftsführers, und sagt dann, dass die Arbeitgeber kompetenztechnisch von der Tarifpolitik mehr verstehen würden als die Politik. Eins von mehreren Beispielen ist der Mindestlohn, bei dem die Forderungen der Anhebung auf 12 Euro immer lauter geworden sind. Kramer fürchtet das Abdriften der Tarifpartner in die Bedeutungslosigkeit. Mehrere Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass inzwischen Zweifel bestehen, ob die Tarifpartnerschaft in der jetzigen Form überhaupt das kommende Jahrzehnt überleben wird. Das ist natürlich Geschwurbele, aber man muss in dem Geschwurbele natürlich sehen, was ist die Botschaft. Und die Botschaft ist ganz klar, man will jetzt an den Tarifvertrag ran. Und an den Tarifvertrag heranzugehen, das heißt, an das Arbeitsrecht selbst heranzugehen. Dass die Gewerkschaften das nicht mehr sichtbar machen und immer nur irgendwie von Tarifverträgen reden, Tarifmaschine, dies und das und jenes, Tarifverhandlungen, Tarifkämpfe und gar nicht die spezifische Bedeutung, grundsätzliche Bedeutung des Instruments Tarifvertrag sichtbar machen, das haben wir uns inzwischen schon gewöhnt. Aber umso weniger dürfen Marxisten das tun, indem sie eben ganz besonders die Frage stellen, was unterscheidet denn eigentlich den Tarifvertrag von allen anderen Rechtsformen innerhalb des Arbeitsrechts. Und deswegen will ich in diesem Zusammenhang zu sprechen kommen auf das Thema Eingangs, auf das Thema Arbeitsrecht und Revolution. Da fragt man sich natürlich zunächst über Arbeitsrecht und Revolution, das ist ziemlich weit hergeholt. Nein. Ich habe in meinem YouTube-Kanal kürzlich einen Beitrag gemacht zu diesem Thema Arbeitsrecht und Revolution, und das war bezeichnenderweise ein Beitrag zu Betriebsratsseminaren. Also nämlich zu der Fragestellung, wie man Betriebsräten das Wesen des Arbeitsrechts erklärt. Und das Wesen des Arbeitsrechts hängt eben zusammen mit der deutschen Revolution von 1918. Einer gescheiterten Revolution, aber eben einer Revolution, dennoch einer Revolution, die stattgefunden hat. Deshalb ist das so bedeutend. Es ist deswegen bedeutend, weil Arbeitsrecht ohne kollektives Arbeitsrecht nicht denkbar ist. Also wenn man das Individualarbeitsrecht einfach nur nimmt, da kann man auch das WGB verwenden für das Arbeitsrecht. Aber das WGB ist eben Individualrecht und das Arbeitsrecht verdankt seine Entstehung erst dem kollektiven Arbeitsrecht. Es ist also sozusagen das kollektive Arbeitsrecht, das das Arbeitsrecht überhaupt erst zur Entstehung gebracht hat. Und kollektives Arbeitsrecht heißt nichts anderes als Anerkennung der Gewerkschaften, im Gegensatz zu der Situation, wie sie in der Jahrhundertwende der Fall war, wo die Gewerkschaften nicht anerkannt waren. Sie waren höchstens geduldet, im Wesentlichen aber vogelfrei, und sie waren vor allen Dingen rechtlich nicht anerkannt. Und diese Situation änderte sich dann 1918. Es ist interessant, da gibt es ein Selbstzeugnis eines Geschäftsführers der Eisen- und Stahlindustrie, Herr Reichert, der, von dem wörtlich das Zitat stammt: Tatsächlich war die Lage schon in den ersten Oktobertagen klar, Oktober 1918, nämlich es war die Frage, wie kann man die über alle Wirtschaftszweige hinwegfegende Sozialisierung, ein bisschen blumige Sprache, von einer Sozialisierung konnte nicht die Rede sein, aber es war jedenfalls die Forderung, soweit richtig, nach Sozialisierung, Sozialisierung verhindern. Und da gab es für die Arbeitgeber, für die Arbeitgeberverbände nur einen Bündnispartner, der sichtbar war, das waren die Gewerkschaften. Also im Jahre 1918, zu einem Zeitpunkt, wo das Kräfteverhältnis ein ganz anderes war als zuvor und wo es nicht mehr um das Arbeitsrecht ging, sondern um ganz andere Fragen, um die Machtfrage, das Arbeitsrecht oder das kollektive Arbeitsrecht, die Gewerkschaften, die Anerkennung der Gewerkschaften konzidiert. Das als solches muss man zunächst mal festhalten, weil es deutlich macht, dass wenn so ein grundlegendes Kräfteverhältnis, ein anderes Kräfteverhältnis Voraussetzung dafür war, dass überhaupt das kollektive Arbeitsrecht zugestanden wurde und die Anerkennung der Gewerkschaften damit verbunden war, dass dieses natürlich bedeutet, im Umkehrschluss, dass, wenn sich Kräfteverhältnisse anders darstellen, umso mehr das Arbeitsrecht dann, ich sage mal, bach runtergeht oder deformiert wird oder neoliberalisiert, wie wir das in den letzten 40 Jahren erlebt haben. Es ist massiv abhängig von dem konkreten politischen Kräfteverhältnis, aber das wird nicht sichtbar gemacht, erst recht nicht sichtbar gemacht in dem, was zum Beispiel Herr Hoffmann jetzt zur Arbeit der Großen Koalition gesagt hat, gestern gerade wieder. Die Große Koalition hat für die Arbeitnehmer Bedeutendes geleistet. Also ich weigere mich damit überhaupt, mich noch auseinanderzusetzen mit solchen Geschichten. Aber es sind in den Äußerungen eines, nicht eines Gewerkschafters, sondern des Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die dann eben unwidersprochen einfach so in den Raum gestellt werden und der Realität nichts zu tun haben. Wir wissen, dass dann kurze Zeit nach der gescheiterten Revolution von 1918 auch innerhalb des der Rechtsprechung, auch innerhalb des Arbeitsrechts, ganz andere Töne angeschlagen wurden. Ich nehme beispielsweise die sogenannte Betriebsrisikolehre. Betriebsrisiko ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, war schon zur Zeit von Kaiser Wilhelm geregelt. Betriebsrisiko heißt, ein Arbeitnehmer oder Arbeiter stellt seine Arbeitskraft zur Verfügung und der Arbeitgeber oder Unternehmer ist nicht in der Lage, diese Arbeitskraft einzusetzen, weil er aus organisatorischen Gründen irgendwie nicht das Ganze managen kann. Er hat seine Arbeitsorganisation nicht richtig im Griff. Er kann die Maschine nicht zum Laufen bringen. Und deswegen zahlt er dem Arbeitnehmer nicht das Geld, das dem zusteht. Das schließt das BGB aus und sagt, Betriebsrisiko ist so verteilt, der Arbeitgeber ist verantwortlich dafür, dass er die Arbeitskraft, die ihm zur Verfügung gestellt wird, annehmen kann. Ist auch ganz logisch. Wer Lohnarbeit Kapital gelesen hat, der weiß, es geht nicht um die Arbeit, die zur Verfügung gestellt wird, es geht um die Arbeitskraft, die zur Verfügung gestellt wird. Nur die Arbeitskraft hat der Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen. Nicht mehr und nicht weniger, und dafür wird er bezahlt. Und deswegen muss auch bezahlt werden, wenn der Arbeitgeber nicht die Maschinen laufen lassen kann, weil irgendwo der Strom ausgefallen ist oder wie auch immer. So weit, so gut, das war noch im alten BGB. Und nun plötzlich tauchte das Reichsarbeitsgericht bzw. das Reichsgericht erstmal auf, schon in den 20er Jahren, 1923 war es, glaube ich, und sagte, ja, das ist natürlich richtig. Das steht da im Gesetz drin. Aber jetzt wirklich. Und da zeigt sich, was Klassenjustiz ist. Und das muss man dann auch mal Juristen entgegenhalten. Um zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen, darf man nicht einfach von den gesetzlichen Vorschriften ausgehen, sondern muss die sozialen Verhältnisse, wie sie entwickelt haben, bla bla bla, ins Auge fassen. Um zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen, darf man nicht von den gesetzlichen Vorschriften ausgehen. Also das sagen unabhängige Gerichte, das höchste deutsche Gericht, das Reichsarbeitsgericht und später das Reichsgericht, Reichsarbeitsgericht und heute auch das Bundesarbeitsgericht. Die Betriebsrisikolehre ist anerkannt, es gibt ein geteiltes Betriebsrisiko, der § 615 BGB ist immer noch nicht aufgehoben und trotzdem haben wir diese Rechtsprechung. Es ist eine Rechtsprechung gegen das Gesetz, contra legem und einfach nur, und jetzt muss man gar nicht polemisch werden, indem sich die Justiz an dieser Stelle klassenmäßig orientiert hat. Das ist nicht ein Zitat von mir, das stammt von Kurt Biedenkopf, sächsischer Ministerpräsident und keineswegs des Verdachts schuldig, Marxist zu sein. Der Kurt Biedenkopf hat gesagt, wer so argumentiert, der macht das Kommunistische Manifest zum Maßstab für eine Arbeitsrechtsprechung, und das kann ja wohl nicht sein. Er hat dann natürlich andere Schlussfolgerungen, die er daraus gezogen hat, aber er hatte recht damit. Es ging damals darum, es wurde in einem entfernt liegenden Elektrizitätswerk gestreikt, sodass die Straßenbahner nicht fahren konnten. Und dann hat man gesagt, ja, das sind Arbeiter, die Streikenden, das sind Arbeiter. Sie gehören derselben Klasse an. Also, dass man das nicht Klasse genau den Begriff, ist völlig wurscht. Aber sie gehören derselben Klasse an und deshalb, weil es in der Sphäre der Arbeitnehmerschaft aufgetaucht ist, deswegen muss es den Arbeitnehmern angelastet werden dieses Risiko und müssen die Arbeitnehmer dieses Risiko tragen. Das ist erstmal schon eine ziemliche Ungeheuerlichkeit, aber sie ist recht, heute geltendes Recht. Und sie ist damit begründet worden, dass man eben sagte, die sozialen Verhältnisse muss man neu ins Auge fassen. Man hat gesagt, ja, wir haben jetzt ja, nachdem die Gewerkschaften anerkannt wurden und die Betriebsräte anerkannt wurden, die Betriebsgemeinschaft, und da wir eine Betriebsgemeinschaft haben, muss man ja auch sehen, dass man jetzt irgendwie gemeinschaftlich das Risiko verteilt. So wurde also der Versuch schon wenige Jahre, nachdem die Gewerkschaften anerkannt wurden, letztlich wieder das Rad zurückzudrehen. Natürlich im Faschismus dann der entscheidende Schritt, dass diesen Zusammenhang, der diesen Zusammenhang auch nochmal bestätigt, nicht mehr die Deformation des Arbeitsrechts war der Gegenstand, sondern es wurde das kollektive Arbeitsrecht überhaupt abgeschafft. Das Gesetz zur internationalen Arbeit war ein Gesetz, das eben das Arbeitsrecht abschuf, indem praktisch kollektives Arbeitsrecht nicht mehr existierte, Tarifverträge existierten nicht mehr und die Betriebsgemeinschaft war der Maßstab der Dinge. Um nochmal festzuhalten, weshalb der Tarifvertrag so wesentlich war. Der Tarifvertrag ist eine Ausnahme vom Prinzip der bürgerlichen Vertragsfreiheit. Der Tarifvertrag bedeutet, dass der einzelne Beschäftigte gewissermaßen vor sich selbst geschützt wird. Also dass das Schluss ist mit dem Argument, ja wieso, der hat ja dem zugestimmt, der hat das unterschrieben, sondern dass es eben heißt, nein, durch den Tarifvertrag wird dem Arbeitnehmer in seinem eigenen Interesse, zu seinem Schutz gewissermaßen verboten, oder dem Arbeitgeber letztlich verboten, sich auf diesen freien Willen des Arbeitnehmers zu berufen, weil er nicht in der Lage ist, seine Interessen effektiv wahrzunehmen. Im Grunde genommen ist das genau die Thematik, die wir heute haben, weil alle die Stellen, an denen versucht wird, mit neoliberalen Mätzchen das Arbeitsrecht zu diffamieren, sind Stellen, in denen mehr oder weniger der freie Wille des einzelnen Beschäftigten hervorgerufen wird. Also ob das jetzt bei Zielvereinbarungen der Fall ist, ob das im Rahmen von Arbeitszeitkonten der Fall ist, ob das im Rahmen von Teilzeit der Fall ist, plötzlich steht wieder auf die Idee des einzelnen Beschäftigten, der ja seines Glückes Schmied ist und der seine freie Entscheidung treffen kann. So à la Christian Lindner, der dann meint, Betriebsräte dienen ja nur der Bevormundung der Arbeitnehmer und Gewerkschaften dienen der Bevormundung und die Arbeitnehmer wissen ja selbst, woran sie sind. Das ist eine Fragestellung, die so in dieser einfachen Form ganz selten, auch insbesondere in gewerkschaftlichen Diskussionen, auftaucht, aber das ist genau die Fragestellung, um die das letztlich geht. Denn wir haben nach 1945 wieder eine Situation gehabt, in der völlig veränderten Kräfteverhältnisses die Gewerkschaften neu sich etablieren konnten. Und auch da gab es dann, nach kürzester Zeit bereits, 1955, seitens des Bundesarbeitsgerichts den Versuch, massiv und jetzt allerdings auch mit einer ganzen Ideologie der gewerkschaftlichen Kampfkraft, der gewerkschaftlichen Stärke, der gewerkschaftlichen Tarifmacht entgegenzutreten. Also der Präsident des Bundesarbeitsgerichts war der Kommentator des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit von 1933. Wurde 10 Jahre nach der Zerstörung des Faschismus Präsident des Bundesarbeitsgerichts. Mit ihm eine ganze Generation von Nazi-Juristen, die an führender Stelle das nationalsozialistische Arbeitsrecht begleitet hatten, kommentiert hatten, verfasst hatten. Und da gibt es einige Begriffe, die von dieser Rechtsprechung verwendet wurden. Man muss ja dann immer sehen, das war also sozusagen die Rechtsprechung auch wieder contra legem, contra Gesetz. Das war also nicht sozusagen Gesetzesinhalt unbedingt, auch erst recht nicht Inhalt von Tarifverträgen. Aber wurde aus dem Hut gezaubert. Zum Beispiel die Theorie der Sozialadäquanz. Kein Mensch weiß, was ist Sozialadäquanz. wurde einfach mal so aus dem Hut gezaubert bei der Frage, inwieweit der Streik zulässig ist. Hat das Bundesarbeitsgericht gar nicht so hemdsärmelig, also gar nicht so lange Pisematenten gemacht wie das Reichsgericht, hat oder Herberloch gekündigt, um zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen, darf man nicht, Bundesarbeitsgericht dann, Arbeitskämpfe sind im Allgemeinen unerwünscht, Stammtisch. Braucht man nicht 10 Jahre Jurastudium haben, das zu blubbern, das ist ja geblubbern. Das ist also kein echtes Argument. Sie tun immer so, als ob das echte Argumente wären, ist einfach nur Stuss. Also, Arbeitskämpfe sind im Allgemeinen unerwünscht. Und dann wird daraus geschlussfolgert, jeder Arbeitskampf ist erstmal ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und der Bedarf der Rechtfertigung. Und wenn er nicht zu rechtfertigen ist, dann ist er rechtswidrig. Das sagt dieser Knabe, dieser Nipperdei, 6 Jahre nachdem im Grundgesetz die Koalitionsfreiheit und damit das Streikrecht verankert wurden. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Es findet in den Entscheidungen des BAG aus dieser Zeit, dass der Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz gar keine Erwähnung, auch wieder, um zu einem richtigen Ergebnis zu kommen, darf man gar nicht von den gesetzlichen Vorschriften ausgehen. Man kann das nicht oft genug betonen, es ist eben auch nicht einfach nur eine andere Sichtweise, eine andere Interpretation des Arbeitsrechts, darüber kann man ja streiten. Es ist eine Rechtsfortbildung, die gegen das Gesetz gerichtet ist und klassenmäßig orientierte, also Klassenjustiz war. Und das ist nicht polemisch, sonst ist einfach sachlich. Und ich wünschte mir, dass das mehr als üblich in der heutigen Debatte sichtbar wird. Wir haben auch im Individualarbeitsrecht dann eine Konstruktion, die nannte sich das personenrechtliche Gemeinschaftsverhältnis. Also da haben Sie nicht recht sprechen, jetzt ist er allmählich wieder davon weg. Aber es geistert immer noch irgendwo rum, dieses personenrechtliche Gemeinschaftsverhältnis. Was heißt das? Das Verhältnis von ungeheuerten Kapital, das kann nicht in einem schnöden Arbeits- und Austauschverhältnis seinen Ausdruck finden, sondern das muss ja irgendwie etwas anderes sein. Also, mehr sein, wie bei der Ehe zum Beispiel. Da geht es ja auch nicht um Austausch, sondern das ist ja irgendwie was Heeres, was Heroisches oder was geradezu Idealistisches, wie auch immer. Personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis. Personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis. Es geht also um eine Gemeinschaft. Es geht um die Volksgemeinschaft. Es geht um die Betriebsgemeinschaft, die im Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit ihren Niederschlag fand. Das Gesetz wurde 1945 aufgehoben, aber in den Köpfen der Richter existierte es weiter und somit dann auch im geltenden Arbeitsrecht. Wir haben heute noch Spuren dieses Gemeinschaftsverhältnisses in diesem Phänomen der sogenannten Verdachtskündigung. Bei der Verdachtskündigung, jeder von euch kennt den Fall Emily, da geht es ja nicht darum, was jemand gemacht hat, also ein Pfandbon für 1,50 Euro falsch eingebucht und 30 Jahre Beschäftigung sind vorbei. Das haben irgendwie viele nicht verstanden. Ich habe die Kampagne damals mit begleitet, da waren also alle möglichen Journalisten, einer nach dem anderen, die plötzlich im Rahmen dieser Kampagne aggressiv an jeden Juristen die Frage stellten, wie ist denn sowas möglich? Ich habe das dann immer versucht zu erklären, damit kann ich ausreden lassen. Und das hat dann gezeigt, in dieser Kampagne wurde plötzlich deutlich, hallo, irgendwas ist da schiefgelaufen, das ist nicht konsensfähig, das kommt nicht an, das ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Denn die Begründung lautete ja nicht, dass jetzt dieser 1,50 Euro oder der Bienenstich, der mitgenommen wird, nachdem, bevor er im Müll landet und gegessen wird, oder das Bett, was auf dem Sperrmüll landet, und das dann mitgenommen wird. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, jetzt kommt es, und da haben wir das personenrechtliche Gemeinschaftsverhältnis, es wird das Vertrauen des Arbeitgebers missbraucht. Das Vertrauen des Arbeitgebers wird missbraucht. Der Arbeitgeber vertraut ja darauf, nicht, dass immer alles mit richtigen Dingen passiert und plötzlich wird dieses Vertrauen schnöde missbraucht. Diese Vorstellung eines Vertrauensverhältnisses stammt unmittelbar aus dieser Ideologie des personenrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses, denn wenn ich sage, das Arbeitsverhältnis ist ein Austauschverhältnis und das ist es sowohl ökonomisch wie juristisch nach BGB, dann komme ich auch zu dem Ergebnis, Vertrauen gibt es nicht. Ja, das tut mir leid, aber es ist, wo haben wir denn sonst im Rechtsleben Vertrauen? Ich meine, wenn das Vertrauen besonders gefördert wird, gefordert wird und auch vielleicht provoziert wird, dann mag es das im Einzelfall geben, aber im Wesentlichen ist das ein Austauschverhältnis und da haben solche Geschichten wie diese Ideologie des persönlich-rechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses nichts zu suchen. Und dann die Friedenspflicht. Die Friedenspflicht, da meine ich jetzt mal nicht nur die Friedenspflicht zwischen den Tarifvertragsparteien, sondern die Friedenspflicht, wie sie es im Betriebsverfassungsgesetz ja formuliert wird, und auch die Figur der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Dieses sind auch Vorstellungen, der soziale Frieden im Sinne eines Gegensatzes zum sozialen Konflikt sind auch Rechtsvorstellungen, wie sie aus der faschistischen Arbeitsrechtsideologie entnommen worden sind und wie sie dann weiter wabern konnten bis in die heutigen Tage, nicht mehr in dem Umfang so wie früher und auch nicht mehr so getragen von diesem triefenden, schwabbelnden Ideologievorstellung eines Herrn Lipperdey und eines Herrn Alfred Huck, sondern also auch ein bisschen durch die modernisierte Brille betrachtet. Aber in jedem Falle sind noch Spurenelemente dieser Ideologie vorhanden. Das war die Situation, wie wir sie vor 40 Jahren hatten, also wo ich dieses erste Buch geschrieben habe. Das heißt, starke Gewerkschaften, starkes kollektives Arbeitsrecht, und der Versuch der Rechtsprechung im Wege von Rechtsfortbildung, die gegen das Gesetz gerichtet ist, mit Hilfe von bestimmten Ideologien sozusagen diesen Ungeist oder dieses Gift einer faschistischen Gemeinschaftsideologie hineinzubringen. Also ein Gegensatz, den man letztlich nur durch, auch durch Aufklärung und durch eine Veränderung, weitere Veränderung des Kräfteverhältnisses zugunsten der Gewerkschaften auflösen konnte. Aber was wir heute haben, ist eine völlig andere Geschichte. Heute ist die Situation mit den personenrechtlichen Gemeinschaftsverhältnissen und diesen ganzen Geschichten nicht mehr in der Diskussion, sondern heute haben wir 40 Jahre Reformation, 30 Jahre Kontrrevolution. Das heißt, wir haben heute eine Entwicklung, bei der der Gesetzgeber, das ist die völlig neue Situation, nicht mehr die Rechtsprechung im Wege von Rechtsfortbildung, sondern der Gesetzgeber unmittelbar zur Tat geschritten ist und nun versucht, das Arbeitsrecht zu zerstückeln. Durch Leiharbeit, durch Werkverträge, durch dauerhafte Befristung, durch Arbeit auf Abruf, zum Beispiel eine Konstruktion, durch Scheinselbstständigkeit und so weiter und so fort. Das heißt, es werden Beschäftigtenstrukturen geschaffen, die es so früher nicht gab. Es geht nicht darum, das, was vor 40 Jahren war, zu idealisieren und zu sagen, das war irgendwie alles wunderbar. Also es geht einfach darum, dass man zu dieser Zeit noch wusste, was ein Vollzeitarbeitsverhältnis ist. Also ein Arbeitsverhältnis, von dem grundsätzlich der einzelne Arbeitnehmer leben kann. Wenn auch vielleicht nicht genügend, aber wie auch immer. Und das eigentlich keine Ausnahme hat, bis auf wenige Ausnahmen, denen es aus bestimmten Gründen befristet war. Ansonsten aber existierte nur ein Arbeitsverhältnis. Was heißt das juristisch? Das heißt natürlich, dass die Arbeiterklasse eben existierte in Form im Wesentlichen eines Arbeitsverhältnisses, nämlich eines Dauerarbeitsverhältnisses, eines Vollzeitarbeitsverhältnisses. Heute existiert sie nicht mehr in dieser Form. Wir haben nur noch bei den Stammbeschäftigten diese Erscheinungsform des Dauerarbeitsverhältnisses. Und wir haben sie bei allen anderen sogenannten Prekären, die in Wahrheit schon die Mehrheit der Beschäftigten darstellen, nicht mehr. Und wir haben deshalb innerhalb der Belegschaften eine Struktur, die man wirklich als Apartheid bezeichnen muss, weil sie im Grunde genommen nichts anderes beinhaltet als Arbeitnehmerrechte zweiter Klasse. Ich fasse nochmal zusammen, das Arbeitsrecht ist kollektives Recht. Es gibt zwar auch das Individualarbeitsrecht, aber wer sich dann mal anschaut, was dann also auch in Gewerkschaften oder in irgendwelchen Broschüren und so weiter dargestellt wird, Individualarbeitsrecht, kollektives Arbeitsrecht, gleich miteinander. Nein. Um die Dialektik des Arbeitsrechts herauszuarbeiten, muss man sagen, das Arbeitsrecht ist kollektives Recht und daraus leitet sich alles andere ab. Wer das kollektive Arbeitsrecht abschaffen will, der geht in den Faschismus. Wer es tendenziell abschaffen will, geht tendenziell in den Faschismus. Aber Anerkennung der Gewerkschaften, ausnahmslose Anerkennung der Gewerkschaften, rechtliche Anerkennung der Gewerkschaften, dann auch rechtliche Anerkennung der Tarifverträge, ist eine Errungenschaft, die eine grundlegende Änderung des Kräfteverhältnisses voraussetzt. Allerdings war das Arbeitsrecht auch zur Abwehr von revolutionären Veränderungen gedacht, aber eben nicht im Sinne eines Geschenks, sondern nur im Sinne einer Veränderung, die nach diesen grundlegenden Änderungen des Kräfteverhältnisses möglich war. Im Faschismus kein kollektives Arbeitsrecht, stattdessen Betriebsgemeinschaft und Führerprinzip. Betriebsgemeinschaft, Führer und Gefolgschaft. Die Belegschaft hieß Gefolgschaft, der Arbeitgeber war Betriebsführer. Und für Gewerkschaften gab es keinen Raum. Es gab die Deutsche Arbeitsfront, aber es gab keine Tarifverträge und die Normen wurden, Arbeitsnormen wurden staatlich festgelegt und sanktioniert. Nach 1945 wieder haben wir die starken Gewerkschaften, ein relativ stabiles Tarifvertragssystem und starke Betriebsräte. Ich will jetzt nicht auf die Situation der Betriebsräte heute eingehen, aber so viel sei gesagt. Das ist wirklich so gemeint, dass wir schon starke Betriebsräte. Natürlich gab es auch Ausnahmen, aber das Entscheidende ist, dass wir heute eine Situation haben, die weit über die Ideologisierung in der Rechtsprechung zulasten von Betriebsräten und Gewerkschaften hinausgeht. Damals Ideologisierung, soziale Differenzen, Streikfeindlichkeit, Betriebsfrieden, Kontrakonflikt, aber heute eben die Deformation durch Individualisierung, die Deformation durch Spaltung. Also das sind jetzt zwei Elemente eigentlich. Individualisierung, jeder ist seines Glückes Schmied. Ich nehme mal die Zielvereinbarung, klassisches Beispiel. Da hat dann jeder das Recht, irgendwie in einer Zielvereinbarung das niederzulegen, was ihn bewegt. Der Vorgesetzte sagt dann also jetzt, Frau Müller, machen wir mal eine Zielvereinbarung und dann machen wir mal dann anschließend ein Zielgespräch, Erreichungsgespräch und dann stellen wir fest, ob die Ziele erreicht worden sind. Ja, Frau Müller hat das Ziel nicht erreicht, der Vorgesetzte sagt dann also, gar nicht böse, gar nicht als aggressiver Kapitalist und nein, um Gottes Willen, ganz human, sagt er dann, Mensch, Frau Müller, Sie haben das ja irgendwie nicht jetzt erreicht, was machen wir denn? Tja, weiß ich auch nicht. Tja, also sagen Sie mir, was ich machen soll. Also ganz demokratisch, nett, sagen Sie mir einfach jetzt, was ich mache, ich weiß es eben halt auch nicht. Sie haben einfach nicht diese 50 Einheiten, die Sie meinen, die Sie schaffen können, haben Sie sich geleistet, höchstens 10. Und Sie wissen ja, die anderen haben alle mehr geleistet. Ja, die knickt, fällt schon so, also auch sichtbar zusammen. Also der Schrumpfungsprozess hat bereits begonnen und sagt, ja, sagen Sie doch mal. Na ja, gut, was heißt das, sagen Sie? Also ich meine, Sie dürfen natürlich zunächst mal. Sagen Sie mal, ja, schon sagt der Arbeitgeber dann, auf Wunsch des Arbeitnehmers, wo sind die Gewerkschaften an der Stelle, wo ist der Betriebsrat an der Stelle? In diesen Zielvereinbarungen realisiert sich das Arbeitsverhältnis des 19. Jahrhunderts. Und die existieren alle nur auf der Grundlage von Betriebsvereinbarungen heute. Also es sind nicht die Arbeitgeber, die das ausgedacht haben. Natürlich haben sie es ausgedacht, aber die Betriebsräte haben zugestimmt. Anstatt mal Nein zu sagen, das ist ohnehin das, was ich eigentlich empfehlen kann, so leid es mir tut, Nein sagen können. Nein sagen können, Nein sagen können und bis zuletzt Nein sagen können und auch bei der Einigungsstelle Nein sagen können und sagt der Einigungsstellenvorsitzende, ja, nicht einfach nur Nein sagen. Sagen Sie doch mal, was Sie wollen. Nein. Ja, aber das ist doch kein Argument. Nein. Sagen Sie doch mal, aber bitte mal. Es kommt nicht darauf an, konsensfähig zu argumentieren, wenn ich in einer Einigungsstelle bin. Es kommt darauf an, beim Nein zu bleiben. Und selbst wenn ich mir Europax besorge beim Butnikowski und mir einfach das zumache und einfach nur blöd in den Kopf wackele, ich weiß natürlich, dass das also schwierig ist für Betriebsräte. Mein Gott nochmal, dann sitzen die da an der Einigungsstelle drin, dann sitzt ihnen gegenüber ein Richter am Landesarbeitsgericht. Dann sagt der Richter am Landesarbeitsgericht, ja, habe ich verstanden, dass Sie jetzt Nein sagen, habe ich verstanden. Aber warum denn? Ja, warum denn? Dann versucht er das nochmal wieder zu erklären, dann heißt es, ja, aber das ist ja falsch. Also es wird einfach nicht akzeptiert, dass Betriebsräte an bestimmter Stelle Nein sagen, sondern es wird einfach immer dann verwurstet in einen Konsensbrei, bei dem im Grunde genommen der Betriebsrat nachher am Ende gar nicht mehr genau weiß, weshalb er Ja gesagt hat. Denn das Argument oder der Hinweis, warum denn, ist ja jedes Mal in einer ganz anderen Kategorienwelt gefragt. Also da geht es ja nicht darum, dass man grundsätzlich Nein sagt zu dem, was der Arbeitgeber will, sowas existiert ja überhaupt nicht, sondern dass man irgendwie konsensfähig argumentieren muss. Ergebnis, es geht gar nicht mit Juristerei, Ergebnis ist eigentlich nur, es geht um ein konsensfähiges Argumentieren und überhaupt, dass Betriebsräte mal bis zur Einigungsstelle kommen, ist ja schon ein großer Erfolg. Also viele gehen ja gar nicht hin bis zur Einigungsstelle. Und dann gehen sie bis zur Einigungsstelle und dann wird ihnen da vorgehalten, Sie könnten das ja gar nicht begründen und Sie wüssten ja gar nicht, wie am Ende werden Sie über den Tisch gelegt oder auch, um zu sagen, übers Knie gelegt und es kommt irgendetwas dabei raus und Sie müssen es anschließend vor der Belegschaft verkaufen. Hat aber mit den Interessen, die Sie für die der Kollegen, die Sie dort vertreten wollen, eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel sind diese unsäglichen Arbeitszeitkonten. Also an diesen Begriff der Arbeitszeitkonten, da haben Sie ja schon alle gewöhnt. Ich habe so eine Gruppe da bei Facebook, Arbeitsrecht für Arbeitnehmer, da werden auch mal ständig Fragen nach diesen Arbeitszeitkonten gestellt. Immerhin ist es so, dass es diese Arbeitszeitkonten nur geben darf, wenn sie vereinbart wurden. Ja, aber das interessiert inzwischen gar nicht mehr. Da fragt man einfach, ob man arbeitet, ich habe jetzt noch Minusstunden, ich habe noch Plusstunden, wie ist das mit den Minusstunden, bum. Da stelle ich einfach nur die Frage, ist es vereinbart worden? Nö. Das heißt, dieser Gewöhnungsprozess ist so weit gegangen, dass bereits völlig abseits vom Gesetz diese Art der Flexibilisierung der Arbeitszeit durch Arbeitszeitkonten sich breit gemacht hat. Vor 40 Jahren undenkbar, vor 40 Jahren hatten wir ein entsetzlich konservatives Arbeitszeitrecht, eine völlig konservative, starre Regelung, 8-Stunden-Tag und Schluss. So langweilig. Jetzt haben wir so fein ziseliert, nicht? Da haben wir ein bisschen mal und da Flexibilisierung. Und jetzt können wir noch dies machen, so können wir noch das machen. Das ist wieder das Modell Lindner. Nicht? Also jeder Arbeitnehmer muss ja doch irgendwie gestaltungsmäßig und kreativ irgendwie unterwegs sein und nicht immer nur plump diese ganz konservative Geschichte übernehmen, die von den Gewerkschaften gemacht wird. Und die Gewerkschaften gehen darauf ein und flexibilisieren dann auch Stück für Stück für Stück für Stück. Und das Ergebnis sind dann, dass Arbeitszeitkonten bereits ins Blut übergegangen sind. Also man kann sich gar nicht ein Arbeitsleben mehr vorstellen ohne Arbeitszeitkonten, obwohl es noch nicht mal so weit ist, objektiv, rechtlich gesehen. Aber jeder redet davon und so wird es auch betrieben. Und ein weiteres Beispiel ist die Arbeit auf Abruf. Ich hatte ja vorhin gesagt, Betriebsrisiko war schon mal so eine Geschichte, wo die Rechtsprechung dran gedreht hat. Aber die Arbeit auf Abruf ist vom Gesetzgeber gekommen. Das ist der Gesetzgeber, der das reingefummelt hat. Die Arbeitszeitkunden übrigens auch. Die sind durch Arbeitszeitgesetz von 1994 Helmut Kohl. Und die Arbeit auf Abruf nach dem Teilzeitbefristungsgesetz ist eine ganz tolle Geschichte. Der Arbeit auf Abruf heißt, der Arbeiter arbeitet nur dann, wenn es was zu arbeiten gibt. Immer dann, wenn es was zu arbeiten gibt, wird er bezahlt. Ein völlig idiotisches Arbeitsverhältnis, aber egal. Das Betriebsrisiko ist damit vollständig außer Kraft gesetzt. Also schlimm genug, dass die Rechtsprechung seinerzeit in den 20er Jahren und später auch noch in den 50er Jahren diese Betriebsrisikolehre betrieben hat und damit von der Risikoverteilung im Annahmeverzug des § 615 BGE abgewichen ist. Jetzt wird sogar Kraft Gesetzes, eines speziellen Gesetzes, das Teilzeit- und Befristungsgesetz, ein spezielles Gesetz, im Wege dieser Arbeit auf Abruf eine generelle Risikoverteilung zulasten der Arbeitnehmer durchgesetzt. Arbeiter hat nur Anspruch auf Bezahlung, wenn er arbeitet. Punkt aus, fertig. Der Traum von Generationen von Kapitalisten, der Arbeiter wird nur bezahlt, wenn er arbeitet. Obwohl im lohnarbeitenden Kapital drinsteht, und was Marx beschreibt, ist ja nur die Realität, ist ja nicht irgendwie seine eigene Idee, dass der Arbeitnehmer nur seine Arbeitskraft und nicht seine Arbeit zur Verfügung stellt. Aber der Arbeitgeber immer natürlich hängt dem Traum nach, wie kann ich bloß erreichen, dass dieser Arbeiter, wenn er nichts zu tun hat, und da ich ja sowieso meine Arbeitsorganisation bescheuert organisiere und nie es schaffe, irgendwie immer genügend Arbeit zu haben, wie kann ich es dann erreichen, dass ich dem Arbeitnehmer auch noch das Risiko dafür aufbürde? Antwort: Arbeit auf Abruf, ohne großen Widerstand seitens der Gewerkschaften verwirklicht worden. Also, man kann an dieser Stelle sagen, die Individualisierung ist ein völliges Außenvorlassen von kollektiver Kontrolle. Die Individualisierung bei Zielvereinbarungen zum Beispiel bedeutet, der Betriebsrat hat in einer Betriebsvereinbarung dem irgendwann mal zugestimmt, aber wenn es jetzt um die Interessenvertretung im Rahmen von Zielvereinbarungen geht, dann ist jeder seines Glückes Schmied. Das heißt, der einzelne Beschäftigte ist einzeln. Der einzelne Beschäftigte ist seinem Vorgesetzten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und der Betriebsrat weiß gar nichts davon. Da besteht noch irgendwo in der Unternehmenshierarchie so eine Institution, die heißt Betriebsrat, vielleicht auch demnächst Betriebsratsmuseum, aber die interessiert sich für diese Fragestellung überhaupt nicht. Weil sie von der Struktur her abgehängt wurde und weil sie sich auch hat abhängen lassen. Und weil bei Zielvereinbarungen eben auch nicht gilt, dass man einfach mal Nein sagt. Ich habe also vor vielen Jahren schon mal für den Betriebsrat der Sparkassen in Ostdeutschland so ein Seminar gemacht zur Zielvereinbarung und habe das dann zur Sprache gebracht. Und das Ergebnis des Seminars war, und das hatte ich auch beabsichtigt, wir sagen jetzt Nein. Das habe ich gar nicht provoziert, das war das Ergebnis. Wir sagen Nein, wir wollen keine Betriebsvereinbarung, Punkt aus, fertig. Aber das haben viele eben nicht gemacht, manche haben sogar gar nicht gewusst, was das ist, haben sich auch gar nicht der Mühe unterzogen, sich zu fragen, was denn eigentlich dahinter steht. Denn strukturell, ich sagte es bereits, steht dahinter, dass ich wieder zurück ins 19. Jahrhundert gehe, wo der einzelne Arbeitnehmer an der Stelle, zumindest für diesen Bereich, ganz allein gestellt ist und mit dem Arbeitgeber irgendetwas aushandeln muss, was bei rauskommt, hatte ich ja geschildert mit der Frau sowieso, die dann eben ganz verzweifelt den Vorgesetzten sagt, sagen Sie doch mal was. Machen Sie doch mal einen Vorschlag, machen Sie einen Vorschlag. Und der dann auch den Vorschlag macht und sich dann entsprechend entschuldigt. Ganz ähnlich übrigens bei den Verdachtskündigungen. Auch da natürlich ganz gequältes Gesicht des Arbeitgebers, dem er sagt, wir haben leider festgestellt, dass Sie mehrere Unterschlagungen begangen haben, was weiß ich. Also 1 Euro oder 2 Bienenstiche oder was sie da irgendwie, oder gab es mal so diese deutsche Bank Tang in Baden-Württemberg, Schmaultasche. Eine Maultasche haben sie entwendet vom Tisch des Pflegeheims und die Alten wollten das nicht mehr essen. Und es wäre auch eigentlich in die Tranktonne gekommen, aber sie haben es trotzdem gegessen und damit das Vertrauen missbraucht, das der Arbeitgeber in sie gesetzt hat. Wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mit dieser Frage konfrontiert, und in Millionen von Fällen ist das der Fall und dass das mal bei Emily anders war, das hängt eben damit zusammen, dass diese Frau Nein sagen konnte. Und nicht nur Nein sagen konnte, sondern auch bereit war, an einer Kampagne sich zu beteiligen, die vorbildlich war für die Fragestellung des geltenden Arbeitsrechts. Aber das Entscheidende ist eben, die Frage lautet dann meistens, ja, wir müssen jetzt die Staatsanwaltschaft informieren. Bleibt das nichts anderes übrig. Klammer auf, Fußnote, Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft würde denen was husten, wenn die damit kommen. Aber es wird geglaubt. Wir müssen jetzt die Staatsanwaltschaft informieren, aber wir sind ja nicht so. Ich meine, anständiges Zeugnis, ne, ist auch nicht verkehrt. Und naja, fristlose Kündigung vielleicht nicht, aber eine entfristete Kündigung, ein bisschen eine Frist obendrauf. Und dann sind sie doch gut bedient. Ja, und die meisten sagen ja. Weil sie, ich muss es nicht weiter erläutern, warum, sie sagen ja. Und damit ist das Ganze wieder auf der freiwilligen Basis abgehandelt. In Wahrheit ist es keine freiwillige Basis, sondern die pure Machtausübung, bei der heute eben vielfach Arbeitnehmer wie im 19. Jahrhundert alleine vor ihrem Prinzipal stehen und dann sich dieser Macht ausliefern. Und es steht ihnen keiner dabei und keiner ist auf ihrer Seite. Was kann man machen? Bevor ich zu dieser Frage komme, nochmal. Auch das ist allein ja eine Geschichte wert, nicht? Die Aufhebung des Kündigungsschutzes durch die vielfältigsten Maßnahmen, unter anderem durch eine spezielle Maßnahme der Betriebsräte, bei der sie in Form von Namenslisten festlegen können, welche betriebsbedingte Kündigung durchgeht und welche nicht. Und Namenslisten müssen nicht gemacht werden. Und da habe ich auch wieder im Betriebsreden gesagt, Mensch, Kind, nochmal, sag doch nein. Da muss doch einem die Hand abfallen, wenn man sein Ja zu Namenslisten gibt. Das ist einfach eine Schweinerei ohnegleichen, denn die Namensliste heißt, das ist ein Erschießungskommando und der da draufsteht, der geht durch. Der kann auch nicht mehr zum Arbeitsgericht gehen und dagegen klagen, die Kündigung, die auf der Namensliste steht oder der Betroffene auf der Namensliste steht, Ende, aus und fertig. Aber die Betriebsräte machen es alle. Denn der Arbeitgeber will sie natürlich. Das ist ja ein Instrument des Arbeitgebers. Und der Arbeitgeber sagt dann bei den Abfindungen, die denn vereinbart werden im Sozialplan, die kriegt ihr nur, wenn ihr eine Namensliste vereinbart. Inzwischen ist es natürlich so, wenn dann mal ein Betriebsrat Nein sagen sollte, dann spielt natürlich eine Rolle, dass jahrzehntelang immer Ja gesagt worden ist und dann, dass dann ein Einigungsstellenvorsitzender an der Stelle sagt, auch wieder, warum denn nicht? Das machen doch alle. Ist natürlich kein juristisches Argument, aber es ergibt sich daraus, wenn man jahrelang Ja gesagt hat, dass das dann einfach eine Praxis ist, die sich eingefleischt hat und nicht mehr weiter in Frage gestellt wird. Das ist nur eine Form der Erweiterung des Kündigungsschutzes, diese Namenslisten. Und dann haben wir bei den Tarifverträgen einen wahnsinnigen Paradigmenwechsel. Die Tarifverträge dienen der Verbesserung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Und früher konnte man immer sagen, wir haben dieses Gesetz, da ist es ein bisschen mehr schlecht als gerecht geregelt, und wir haben den Tarifvertrag, der ist besser. Das ist schon lange nicht mehr so. Wir haben in vielen Bereichen Tarifverträge, wenn das Gesetz es erlaubt, in denen die Tarifverträge zu Lasten des Arbeitnehmers das Gesetz verschlechtern. Es gibt viele Beispiele im Arbeitszeitrecht und bei der Leiharbeit zum Beispiel ganz besonders perverse Geschichte. Wir haben in Deutschland den Equal Pay zwar nach 9 Monaten, aber der DGB kennt Tarifverträge, in denen mehr oder weniger der Equal Pay im Ergebnis ganz ausgeschlossen wird. Das zu einer Zeit, hier und jetzt, wo Sie alle von Globalisierung in Europa reden, wo in Frankreich Leiharbeit Equal Pay plus bedeutet, also zuschlagspflichtig. Leiharbeit wird mit einem Zuschlag vergütet, extra Zuschlag. Und das Ergebnis ist, in Frankreich haben wir 3% Leiharbeit, in Deutschland wie viel? 1 Million. So. Also an der Stelle völliges Totalversagen der Gewerkschaften. Und übrigens, das vielleicht auch nochmal an der Stelle, soll ja auch bestimmte politische Parteien geben, linke Parteien, auch kommunistische Parteien, die Abschaffung der Leiharbeit in den Bereich des Nirvanas verlagern. Also das ist Wolf, das ist Sozialismus, das ist ganz weit weg. So weit sind wir nicht. Wir müssen erstmal kleine Brötchen backen. Das ist nicht Originalton DGB, das ist DKP zum Beispiel, die das vertreten hat. Und diesen Leuten kann man nur sagen, erste Auflage, damals gab es keine Leiharbeit. Hatten wir dann Sozialismus 1979? Damals gab es vor allen Dingen auch keine Werkverträge. Damals gab es keine ausufernde Befristung. Und. Wenn denn schon das, was wir 1979 in der kapitalistischen Bundesrepublik hatten und als gesichert gelten konnte, so weit entfernt ist von uns, dass wir das mit der Entfernung zum Sozialismus vergleichen, dann habe ich doch irgendwo das Thema verfehlt. Man kann das in dem Programm nachlesen, Europawahlprogramm der DKP, da sind irgendwie zum Sozialpolitik sind 5 Forderungen drin. Die eine Forderung ist irgendwie die Hartz IV, wenn schon nicht die Abschaffung von Hartz IV, dann zumindest die Erhöhung. Zweite ist Kindergeld, dritte ist Rente und noch irgendwie so eine andere Geschichte. Kein Wort zur Leiharbeit, kein Wort zu den Werkverträgen, kein Wort zu der ausufernden Befristung. Und so leid es mir tut, das ist zurzeit die aktuelle Frage in diesem Land. Wir haben eine Apartheid in den Betrieben. Es ist inzwischen in den Betrieben, vielen Betrieben, habe ich gerade kurz mit einem Kollegen gesprochen, so, es ist selbstverständlich, zum Beispiel bei Real, dass eine Weihnachtsfeier gemacht wird mit den Stammbeschäftigten, aber nicht mit den Piloten. Ja, wir sprechen es aber nicht aus, dass da Apartheid stattfindet. Wir sagen einfach, ja, das sind irgendwie die Piloten und so weiter, ja, aber letztlich nützt mir ja auch irgendwie, weil ich bin da Stammbeschäftigter und dafür kriege ich ein paar Geschichten irgendwie mehr. Genauso wie das eben die VW-Betriebsräte machen, wenn sie die Autovisionsleute und die Werkvertragsleute entsprechend ausgrenzen. Und bei diesen Werkverträgen, muss man sich das mal vorstellen, bei den Werkverträgen, wie sie jetzt inzwischen in der großen Produktion auch stattfinden, da haben wir bei VW Leute, die decken den Bereich der ganzen Logistik ab. Ich habe lange gebraucht, um zu erreichen, dass ich das verstanden habe. Logistik, da habe ich immer so gedacht, ja, Logistik, da Transport und alles, was sich bewegt irgendwie und dann Spedition und dies und das und jenes. Nee, nix. Alles, was sich im Betrieb bewegt. Also da haben wir dann das Band. Aber was hingeht zum Band, was also Routenzüge betrifft, was also die Materialien betrifft, mit denen das Band versorgt wird, alles das gilt als Logistik und dafür werden Werkvertragsfirmen eingesetzt und obwohl sie letztlich der Arbeitsorganisation, in die Arbeitsorganisation eingegliedert sind, wird verhindert, dass ein Anspruch auf Festanstellung zustande kommt, denn der Anspruch auf Festanstellung nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz setzt eben voraus, dass nicht nur in der Arbeitsorganisation eine Eingliederung stattfindet, sondern dass sich das auch dann um Leute handelt, die nicht ihrerseits von Vorgesetzten abhängig sind, die ihrerseits dieser Werkvertragsfirma zugeordnet sind. Also das sieht so aus, VW, Stammbeschäftigte, Vorgesetzte, Meister, die diese Leute anweisen und damit natürlich sie in die Arbeitsorganisation eingliedern, die sind ihrerseits an die Werkvertragsfirma ausgeliehen. Das wissen die nebenbei, das wissen die teilweise gar nicht. Aber weil sie ausgeliehen sind an diese Werkvertragsfirma, ist es ja dann nur die Werkvertragsfirma, die den Weisungen erteilt und nicht mehr der Vorgesetzte von VW. Mit diesen Mätzchen, mit diesen üblen Manipulationen, es gibt nicht nur die Manipulationen in Sachen Abgas, es gibt die Manipulationen im Arbeitsrecht, wie sie von VW-Konzernen praktiziert werden. Mit diesen üblen Mätzchen wird versucht, auch den Anspruch auf Feststellung von Werkvertragsbeschäftigten zu unterlaufen. Leider hat VW eine verständnisvolle Rechtsprechung, vor allem in Niedersachsen, beim Landesarbeitsgericht Hannover. Ich habe es inzwischen aufgegeben, wir haben viele Anläufe gemacht, wir sind jetzt noch zwei Verfahren übrig. Wir haben eine Vielzahl von Argumenten zusammengetragen, aber wir sind alleine gelassen worden. Der gewerkschaftliche Rechtsschutz hätte hier eingreifen können. Der Rechtsschutz der IG Metall sah so aus, dass man gesagt hat, erstmal, ihr habt klar keinen Rechtsschutz. Dann hat man in der zweiten Instanz gesagt, oh, ihr seid mit dem Gefgen hingegangen, oh, ihr kriegt jetzt Rechtsschutz. Ja gut, da haben wir natürlich gesagt, okay, müssen wir uns alleine bezahlen. Die Berufung war bereits geschrieben und dann wurde das Urteil, die Klage abgewiesen und die Revision wurde zugelassen. Aber die IG Metall hat keine Revision eingelegt. Und die Richterin hat mich dann gefragt, sag mal, was ist denn das für eine Sauerei? Also, Entschuldigung, dass ich so offen sage, ich habe die Revision zugelassen, ganz bewusst, weil ich der Meinung war, dass ja hier eine gewisse Chance bestehen soll. Das war übrigens die einzige Richterin am Landesarbeitsgericht Niedersachsen, die das gemacht hat. Warum hat sie denn die IG Metall keine Revision eingelegt? Müssen Sie mich nicht fragen. Mit anderen Worten, man hat den Rechtsschutz übernommen und hat anschließend, als die Revision zugelassen wurde, keine Revision eingelegt, mit der Begründung, es gibt keine Aussicht auf Erfolg, obwohl die Richterin selbst gesagt hat, dadurch, dass ich die Revision zugelassen habe, habe ich zum Ausdruck gebracht, dass es Erfolgsaussicht hat. Also mit anderen Worten, man hat den Rechtsschutz übernommen, um anschließend gegen die Wand zu fahren. So sieht die Solidarität aus in diesen Fällen und von den Betriebsräten ganz zu schweigen. Die Betriebsräte hätten hier Möglichkeiten noch und nöcher gehabt. Die Betriebsräte haben sich rausgehalten. Herr Osterloh hat auf einer Betriebsversammlung vor 15.000 Leuten eine Rede gehalten über einen komischen Anwalt da irgendwie aus Hamburg, der da irgendwie dieses und jenes vertritt und hat dann in den Saal gerufen, es gibt bei VW keine Werkverträge. Jeder wusste, dass es falsch war, aber so wurde das eben halt vertreten. Was wir machen können und machen müssen, die Rechte wahrnehmen, das ist mir leichter gesagt als getan, die Rechte wahrnehmen in einer Zeit, in der immer weniger Rechte gewährt sind. Bereits die Rechtswahrnehmung ist ja, wie diese Beispiele gezeigt haben, ein Problem. Aber es gehört da vor allen Dingen dazu, dass man erkennt, dass wir einem Gewöhnungsprozess unterlegen sind. Also wenn ich davon spreche, dass vor 40 Jahren die Situation ganz anders war, dann muss ich natürlich dazu auch sagen, es gibt inzwischen eine oder vielleicht sogar zwei Generationen, die es gar nicht mehr anders kennen, denen ich das auch nicht unbedingt übel nehmen muss, dass sie es nicht mehr erkennen. Aber der Gewerkschaft muss ich es übernehmen, denn die Gewerkschaft weiß doch oder muss wissen, was Geschichte ist. Und wenn wir nicht 40 Jahre zurückblicken können, wenn wir nur noch von der Hand in den Mund leben, ja, also dann gibt es überhaupt gar keine letztlich Daseinsberechtigung mehr für die Gewerkschaften. Natürlich muss ich sehen und sagen, was ist. Das ist auch leichter gesagt als getan. Denn zu dem Sehen gehört eben, dass ich weiß, hier habe ich es zu tun mit einer Spaltung der Belegschaften. Diese Spaltung der Belegschaften muss überwunden werden, egal wie. Aber es fängt natürlich damit an, dass ich Rechte wahrnehme. Es fängt damit an, dass ich Solidarität übe. Es fängt damit an, dass ich als Betriebsrat frage, welche Möglichkeiten habe ich, Er hat einige Möglichkeiten, nicht viele, aber er hat einige Möglichkeiten, auch dort einzuschreiten, insbesondere auch ein Informationsrecht. Aber das geschieht eben viel zu wenig, weil letztlich mit den Vorteilen für die Stammbeschäftigten argumentiert wird und die Stammbeschäftigten auf diese Weise eben immer fein raus sind und dann letztlich die Heloten hinten runterfallen. Das bedeutet aber ein gewerkschaftlicher Kurs und Paradigmenwechsel, weil letztlich die Gewerkschaften nehmen dieses gar nicht wahr. Die Gewerkschaften tun so, als gäbe es in ganz Deutschland nur Stammbelegschaften. Punkt aus, fertig. Also es gibt keine Piloten und nein, das ist doch alles gar nicht wahr. Und der DGB engagiert sich dann bei den seinen Tarifverträgen für die Leiharbeit. Hat der DGB schon einmal in dieser Tarifgemeinschaft Zeitarbeit, mit der Tarifgemeinschaft Zeitarbeit, einmal Leiharbeiter organisiert? Natürlich nicht. Kein einziger Leiharbeiter. Die Leiharbeit, die Interessenvertretung von Leiharbeitern ist eine reine Stellvertreterpolitik. Logischerweise, die Leiharbeiter können, das muss man nicht weiter vertiefen, die Leiharbeiter sind im Grunde genommen nur begrenzt organisationsfähig. Aber da haben wir ja genau das Problem, deswegen gibt es ja die Leiharbeit. Und deswegen muss man natürlich versuchen, an dieser Stelle erstmal aufzuhören mit diesen verrückten Tarifverträgen und Abschaffung des Equal Pay. Die Tarifverträge müssen ersatzlos gestrichen werden. Man hat das begründet unter anderem mit der christlichen Gewerkschaft Zeitarbeit. Das wäre notwendig gewesen, weil sonst macht die da gewerkschaftliche diese Gewerkschaft Zeitarbeit, CGZP, halt darum und die bösen christlichen Gewerkschaften. Alles dummes Zeug. Ich warne euch. Immer wenn dieses Argument kommt mit den christlichen Gewerkschaften, das ist populär. Das ist populär. Ne? Da kann man irgendwie drauf rumtrommeln. Aber es ist fast immer irgendwie was gelogen an dieser ganzen Geschichte. Entscheidend ist, dass die CGZB existiert überhaupt nicht mehr. Die wurde nämlich für tarifunfähig erklärt. Und alle anderen CGB-Gewerkschaften haben ihre Leiharbeitsverträge gekündigt. Sogar die CGM. Sodass nur noch jetzt der DGB und die IG Metall und ein paar andere Gewerkschaften übrig bleiben. Also hätte dieses Argument ist völlig entfallen. Jederzeit hätte im Grunde genommen anders bestanden, diese Tarifverträge aufzukündigen. Es ist nicht auch Initiativen in dieser Richtung gelaufen, aber der DGB will dem nicht näher treten. Er verwaltet weiter das Elend der Leiharbeit. So eine offensive Rechtswahrnehmung und Kritik, dazu zählt natürlich nicht nur die offensive Rechtswahrnehmung, sondern dass ich natürlich auch das verbinde mit einer Rechtskritik. Also es geht nicht darum zu sagen, das ist alles Klassenrecht, bürgerliches Klassenrecht, kann man vergessen, Ausbumm vorbei. Also solche sektierischen Positionen gibt es ja auch, aber das kann man sich schenken. Aber es geht natürlich darum, auch die Grenzen des bürgerlichen Rechts zu erkennen und an der Stelle, wo es nicht mehr das Recht ist, dass ich dann anders interpretieren muss oder durch andere Strategien durchsetzen kann, dass ich dann eben auch mal zu dem Ergebnis komme, nein, halt, stopp, hier muss jetzt eine politische Rechtsforderung in den Raum, wie zum Beispiel bei der Leiharbeit, wo es wirklich nicht um die Rechtsprechung geht, sondern einfach weg mit dem Gesetz oder aber weg mit den Tarifverträgen, die eben den Equal Pay ausschließen. Das ist eben Rechtskritik in einem offensiven Sinn. Und last not least, offensive Forderungen der Gewerkschaften. Also, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber damit ist natürlich vor allen Dingen gemeint, dass die Gewerkschaften wieder in die Offensive kommen, also nicht mehr verhandeln, sozusagen um einen Kuchen, der anders nur verteilt wird. Also zum Beispiel bei den Tarifverträgen für Leiharbeit, da machen sie Tarifverhandlungen. Natürlich laufen diese Tarifverhandlungen ohne jeglichen Druck, denn kein Leiharbeiter streikt. Das entscheidende Druckmittel ist, und das ist nämlich der Punkt, der DGB sagt, ihr kriegt die Ausnahme vom Equal Pay. Wir sorgen dafür. Dafür müsst ihr jetzt aber auch noch ein bisschen mehr den Lohn erhöhen. Also das heißt, sie verkaufen die Interessen der Arbeiter mit der Möglichkeit, eben durch Tarifverträge, wie ich das hier auch deutlich gemacht hatte, ne, die Tarifverträge hier, ja, das. Naja, sehr schön, durch Tarifverträge zu verschlechtern. Und wenn ich dann sage, ich verschlechtere den Tarifvertrag zu euren Gunsten, dann erwarte ich davon eine gewisse Gegenleistung. Übrigens gibt es vielfältige andere Bereiche, Verschlechterungen durch Tarifverträge, zum Beispiel Umkleidezeiten oder Fahrzeiten. Umkleidezeiten sind eigentlich Zeiten, die vergütet werden müssen, aber es gibt Tarifverträge bei der IG Metall zum Beispiel, BMW etwa, die Umkleidezeit als nicht vergütungspflichtig ansehen. Punkt, aus, fertig. Man kann das durch Tarifvertrag machen. Da ist es dann so, nicht? Und so sieht das dann immer ganz konkret aus, wenn dann jemand kommt, ein Arbeitnehmer, der dann klagt darauf, dass das vergütet wird. Kollege, ich sagte gleich, das hat keinen Zweck, das bringt nichts und so weiter. Und dann hat er tatsächlich den Prozess verloren und dann sagt der Gewerkschafter oder der Betriebsratsmensch, habe ich ja gleich gesagt, das hat keinen Zweck. Derjenige, der gesagt hat, das hat keinen Zweck, ist derjenige, der in seiner eigenen Gewerkschaft sich nicht dafür eingesetzt hat, dass dieser Tarifvertrag nicht abgeschlossen wird. Das heißt, er war selbst verantwortlich dafür, dass es diese Regelung gab. Aber gleichzeitig wird dem einzelnen Kollegen, der das nicht überblickt, vorgehalten, oh Mensch, lass dich nicht verführen von irgendwelchen komischen Anwälten, bleibe mal bei deinem Leisten und übe nicht vorzeitig dein Recht aus. Ja, ich will es dabei bewenden lassen. Ich hoffe, wir haben genügend Stoff zur Diskussion. Ich würde vorschlagen, dass wir zunächst mal eine Pause einlegen und dann anschließend zur Diskussion und zu Fragen kommen. Danke. Also Sie haben, also ich kenne mich nicht so gut mit Gewerkschaften aus, und vorhin meinten Sie, dass viel mit christlichen Gewerkschaften argumentiert wird. Ich würde gerne wissen, wer argumentiert mit christlichen Gewerkschaften und was wird inhaltlich argumentiert? Ich wollte fragen, ob Sie noch etwas zu dem Punkt Abschaffung des DDR-Arbeitsgesetzbuchs in Kombination vielleicht auch mit Versprechen eines Arbeitsgesetzbuchs sagen können. Möglicherweise auch mit der Erweiterung. Vielleicht, wenn sich das kurz fassen lässt, qualitative Unterschiede zwischen dem BRD, also dem ehemaligen, und dem DDR-Arbeitsgesetzbuch. Warum hat man dann beim Gewerkschaften so große Erwartungen? Ist das nicht ein Instrument des Kapitalismus? Also ich würde jetzt sagen, das sind fünf Fragen, dass ich erstmal vielleicht, oder vier, dass ich erstmal mit denen anfange. Das ist eine ganze Menge Holz. Muss ich das Mikrofon auffressen. So kann man verstehen aber, ne? Ja? Ja. Also Emily, ja gut, bitte um Nachsicht. Ich bin nun schon ein bisschen ein älteres Semester und weiß immer nicht genau, wann dann schon die eine Generation aufgeweckt oder wach genug war, um was mitzubekommen und wann nicht. Also ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Es ist eigentlich noch nicht so lange her, ungefähr vor fünf, sechs Jahren etwa. Die Emily war eine Verkäuferin hier in Berlin im Kaisers Kaffeegeschäft. Gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Kaisers Kaffeegeschäft. Und war dort eine Kassiererin und sie soll also zwei oder drei Pfandbons nicht richtig eingebucht haben. Das war der einzige Sachverhalt und in beiden Instanzen ist sie verurteilt worden. Sowohl ist die Kündigung, die fristlose Kündigung des Arbeitgebers für rechtmäßig erklärt worden als Verdachtskündigung oder auch Bagatellkündigung, wenn man das nennt, eben weil sie das Vertrauen des Arbeitgebers missbraucht hat, sowohl das Arbeitsgericht Berlin wie das Landesarbeitsgericht Berlin. Und insofern bin ich dankbar für den Hinweis nochmal auf diese Geschichte. Das Bundesarbeitsgericht hat dann die Sache an sich gezogen. Und das ist hochinteressant. Das Bundesarbeitsgericht hat bei dieser Entscheidung Politik gemacht, richtiggehend Politik gemacht. Erstmal war die Revision nicht zugelassen worden. Das Bundesarbeitsgericht hat aber aufgrund der Beschwerde, die der Anwalt eingelegt hat, doch die Revision zugelassen, was eine Aktion war mit ziemlichem Hängen und Würgen. Das Bundesarbeitsgericht wollte ganz offensichtlich die Sache an sich ziehen. Es wollte dazu eine Entscheidung treffen. Und zwar nicht deshalb, weil irgendetwas an dieser Rechtsprechung streitig gewesen wäre. Im Gegenteil, ich habe diese ganzen Fälle genannt, den Bienenstichfall, den Maultaschenfall, den Krankenhausbettenfall und ich weiß nicht alles was, Elektrorollerfall, Handyfall, sogar das Aufladen des Handys mit einem Schaden von 0,0000x irgendwie Euro. Alles das sind Fälle, die von der Rechtsprechung entschieden wurden und im Grundsätzlichen immer, wo immer diese Rechtsprechung grundsätzlich bestätigt wurde. Das Bundesarbeitsgericht hat die Sache an sich gezogen aus einem ganz anderen Grund. Den hat es nicht offengelegt, aber man muss zwischen den Zeilen lesen, um zu wissen und zu erkennen, was der Grund war. Ich hatte bereits geschildert, dass diese Kampagne, diese Solidaritätskampagne zugunsten der Emily, ganz weite Kreise zog. Also das ging tief hinein in die bürgerliche Presse und die bürgerlichen Medien und die Journalisten haben es trotz aller Vorgaben durch ihre Vorgesetzten einfach nicht verstanden, wieso diese Frau entlassen wurde. Ich verstehe das nicht, haben die Leute mich dann immer angebrüllt, obwohl ich ja eigentlich nur irgendwie dargelegt habe, wie die Rechtsprechung aussieht. Ich verstehe das nicht, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Und das spiegelte sich Stück für Stück auch in den Medien insgesamt wieder. Also das völlige Unverständnis. Übrigens, es wäre nie dazu gekommen, wenn nicht eine Kampagne stattgefunden hätte. Das war eine Solidaritätskampagne hier in Berlin, losgetreten mit ihr und sie natürlich immer im Mittelpunkt. Eine ganz wichtige Geschichte, also sie als Person, aber auch eben die Leute, die Solidarität geübt haben. Und sie haben es eben geschafft, in der Öffentlichkeit diese Fragen ganz laut zu stellen und mehr oder weniger schließlich die Legitimation dieser gesamten Rechtsprechung auf den Prüfstand zu stellen. Und das ging dem Bundesarbeitsgericht offensichtlich zu weit. Das haben die erkannt. Die sind nicht so blöd wie die Leute hier im Landesarbeitsgericht Berlin. Das muss man ihnen lassen. Das haben sie erkannt. Und dann haben sie, typisch für solche Fälle, entschieden, Emily, nein, Kündigung unwirksam. Aber ansonsten die Rechtsprechung bleibt. Damit war die Luft raus, auch aus der Kampagne. Sie hatte den Prozess gewonnen und die Rechtsprechung als solche blieb weiter bestehen. Man hat es gelöst über das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Man hat gesagt, ja mein Gott, 30 Jahre hat die da gearbeitet und dann so eine Maßnahme, das wäre unverhältnismäßig. Also, wie gesagt, die Rechtsprechung selber wurde nicht in Frage gestellt, aber es war den Leuten einfach zu viel, dass die Rechtsprechung, die Legitimation dieser Rechtsprechung insgesamt in Frage gestellt wurde. Und das zeigt eben, dass es möglich ist, auch mit solchen Kampagnen Rechtskritik zu üben und damit auch die Öffentlichkeit zu mobilisieren und nicht einfach nur die Dinge hinzunehmen, wie dieses elende Hinnehmen nach dem Motto, du hast ja keine Chance, Kollege, ich rate dir davon ab. Ja, manchmal muss man keine Chance haben, um vielleicht doch zu entscheiden, zu kämpfen. Das hat eben diese Emily zum Beispiel geschafft. Im Nachhinein sagt man dann ja wunderbar, aber das war anfangs gar nicht so. Und es gibt einen Film, der fast 60 Minuten, glaube ich, dauert, der sehr präzise schildert, sogar mit Face-to-Face, die Rolle der Gewerkschaftssekretärin von Verdi, die nämlich da in einem Gespräch ihr erklärt, du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Und im Nachhinein hat sich dann gezeigt, sie hatte eine Chance, sie hat sie genutzt, aber es war nicht so, dass es eindeutig war, dass sie eine Chance hatte. Und es war schon so, dass es einer Kampfbereitschaft auf ihrer Seite bedurfte, die sie dann letztlich auch wahrgenommen hat. Wir verdanken ihr sehr viel. Sie ist dann verstorben, ziemlich traurige Angelegenheit. Sie war, nachdem sie den Prozess gewonnen hatte, rumgereicht worden. Sie reiste also nur noch rum in ganz Europa, Frankreich und dies und das und jenes. war wirklich zu einer Vorzeigefrau der deutschen Arbeiterklasse geworden, aber dann hat sie es gesundheitlich nachher nicht mehr geschafft und ist verstorben. Also ihr Name ist wirklich Programm und ich würde mir wünschen, dass man so einen Stolperstein mal macht für die Emily vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt, damit sie ständig daran erinnert werden, was es sie kostet, wenn sie mit solchen Mätzchen uns versuchen zu behelligen. Christliche Gewerkschaften, wer da mit argumentiert, also erstmal die christlichen Gewerkschaften, der christliche Gewerkschaftsbund hat eigentlich keine Bedeutung, bis auf einige Regionen, Saarland zum Beispiel und einige, bei der CGM zum Beispiel, der Metallgewerkschaft in einigen Betrieben. Ansonsten sind das meistens nur marginale Geschichten. Da fängt die IG Metall immer gerne an, über diese Leute herzuziehen und zu sagen, das sind also keine Gewerkschaften und das sind wirtschaftsfriedliche Vereinigungen und das sind arbeitgebernahe Geschichten. Das geht alles durcheinander. Das ist alles Gewurstel und Gequatsche. Also, wirtschaftsfriedliche Vereine oder arbeitgebernahe Gewerkschaften gibt es in Deutschland nicht mehr. Das letzte, das es mal gab, das war diese Sache mit den Betriebsräten bei Siemens. Ansonsten gab es die christlichen Gewerkschaften schon in den 20er Jahren, dann auch Anfang der 30er Jahre und dann später also auch bei uns. Sie haben in ihren Satzungen auch das Mittel des Streiks drin. Die Praxis ist natürlich wesentlich wirtschaftsfriedlicher, aber jetzt kommt das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass zum Beispiel bei den Aufsichtsratswahlen, aber auch bei Betriebsratswahlen die IG Metall immer wieder Friedenslisten mit der christlichen Gewerkschaft macht. Ja, was soll es dann aber, wenn man sich dann künstlich aufplustert über diese Gewerkschaften, wenn man auf der anderen Seite mit denen zusammenarbeitet? Und das Zweite ist, es spricht sehr viel dafür, dass die IG Metall genügend Leute innerhalb der christlichen Gewerkschaften hat, die dort ... Also man hat sie im Griff, man braucht aber diesen Popanz, um hin und wieder mal irgendwie ein bisschen auf den Busch zu klopfen, aber da kommt eigentlich nichts bei raus. Es ist eine völlig überflüssige Diskussion und deswegen sollte man am besten weghören, wenn das Thema auf die christlichen Gewerkschaften kommt. Abschaffung des Arbeitsgesetzbuches. Das ist eine ganz wichtige Frage und ich bin dankbar für den Hinweis und hätte das auch hier noch angebracht. Also zunächst einmal haben wir in Deutschland die Forderung nach einem einheitlichen Arbeitsgesetzbuch seit 1919. Ist jetzt, weiß nicht, wie Jahre ist das jetzt her, 1919, also ja, genau 100 Jahre, ne? Ja, 101 Jahre. So. Und aber es ist nicht realisiert. Und diese Forderung war vor allen Dingen, das ist eben interessant, war vor allen Dingen in den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren jetzt unseres Jahrhunderts durchaus in kritischen Arbeitsrechtskreisen populär, eben weil es diese ausufernde Rechtsfortbildung durch die Rechtsprechung gab. Also eben eine Rechtsprechung, die nicht mehr nur fallorientiert arbeitet, sondern die Gesetze weiterentwickelt, was sie gar nicht darf. Das ist alles verfassungswidrig. Gesetze, Richter sind dazu da, das Gesetz anzuwenden. Punkt. Gewaltenteilung. Und nicht das Gesetz zu schaffen. Also, ne, das muss man erstmal festhalten. Das muss man also auch, wird aber viel zu wenig festgehalten, erst recht nicht von den Gewerkschaften, wo sie auch wieder als Leisetreter auftreten. Also, das ist alles rechtswidrig, verfassungswidrig. Punkt. Und da kam die Forderung auf, nach einem, endlich nach einem einheitlichen Arbeitsgesetzbuch an dieser Stelle. Inzwischen ist es um diese Forderung ganz, ganz, ganz still geworden. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es ist still geworden um diese Forderung, obwohl, und da muss ich ja die Augen reiben, um das festzustellen, diese Forderung inzwischen Teil unserer Verfassung geworden ist. Der Einigungsvertrag, der ja Teil der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ist, enthält das Versprechen eines einheitlichen Arbeitsgesetzbuches. Warum? Weil in der DDR die Forderung oder die Tatsache eines einheitlichen Gesetzbuches eine sehr konsensfähige und gute Sache war. Das war den Arbeitern in der DDR bekannt und das war sozusagen jetzt ein Bonbon für die DDR-Bevölkerung, für die Westdeutsche weniger. Aber jedenfalls stand es also drin, in diesem Einigungsvertrag steht immer noch drin, dass es ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch geben muss und keine Sau kümmert sich darum. Niemand. Auch nicht die Gewerkschaften. Auch nicht die Gewerkschaften. Natürlich haben sie jedes Mal irgendwie einen schlauen Spruch parat. Ein Spruch ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einer säße, Herr Hoffmann oder so, der würde da sagen, ja, aber wenn wir das jetzt eine Arbeitsgesetzbuch, dann wird ja die gesamte Rechtsprechung, auch die Reaktionäre, die du ja zu Recht geschildert hast, Teil dieses Gesetzbuches. Und damit wäre ja nicht viel gewonnen. Ja, dann braucht man gar nicht ein Arbeitsgesetzbuch zu schaffen. Denn die Forderung nach einem einheitlichen Gesetzbuch ist als solches bereits ein Wert an sich. Das sage ich ganz bewusst auch an der Stelle als Marxist und kann nicht relativiert werden. Dadurch, dass wir als Marxisten normalerweise eben die gesetzliche Fixierung von Kräfteverhältnissen schaffen, wollen wir ja auch Berechenbarkeit erreichen. Und Rechtsprechung ist nicht gesetzlich berechenbar, ist nicht gesetzlich fixiert, ist nicht politisch berechenbar. Politisch durchzusetzen ist nur das Gesetz. Aber davon haben sich die Gewerkschaften auch längst verabschiedet. Für eine solche Veränderung des Kräfteverhältnisses einzutreten, dass andere Gesetze notwendig werden, wie zum Beispiel bei der Lohnfortzahlung oder teilweise eben auch bei der Verkürzung der Arbeitszeit. Das ist Schnee von gestern. Heute geht es nicht mehr um neue Gesetze, heute geht es einfach nur noch darum, mit den vorhandenen Geschichten irgendwie zu jonglieren. Was dabei rauskommt, das wissen wir ja. Also die Abschaffung des Arbeitsgesetzbuches der alten DDR, natürlich, das war erstmal ein ganz gravierender Einschnitt. Es wurde nicht nur das Arbeitsgesetzbuch abgeschafft, es wurden sogar Kündigungsfristen noch zu Zeiten der Wende DDR eingeführt, die weit unter denen der bundesdeutschen Kündigungsschutzvorschriften lagen. Das heißt, es wurde auch gesetzlich fixiert, die Möglichkeiten des schnelleren Rauswurfs von Arbeitern. Das war eine der ersten konterrevolutionären Antworten der bundesdeutschen Okkupanten, die eben halt der DDR-Bevölkerung klar vor Augen führen wollten, wer das Sagen hat. Natürlich, das Arbeitsgesetzbuch der DDR war, wenn ich beispielsweise die Kündigung, ne, die Kündigung war die Ausnahme und war nur in extremen Ausnahmefällen möglich. Im Prinzip galt nicht die Kündigung, sondern der Aufhebungsvertrag des Arbeitsverhältnisses als die klassische Form der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. So, damit ist eigentlich alles gesagt. Es gibt noch viele andere Beispiele, aber wir sehen ja anhand unserer Geschichte der Erleichterung oder Durchlässigkeit des Kündigungsschutzes, wie die Antwort letztlich unserer Herrschenden auf diese Geschichte war. Und in der alten DDR war das eben anders. Gewerkschaften, zu große Erwartungen an die Gewerkschaften. Ja, ich habe nur die Erwartungen an die Gewerkschaften, also blöde das vielleicht im Moment erstmal klingt, die Gewerkschaften selber an sich haben. Also letztlich sagen sie ja, sie vertreten die Interessen aller Arbeitnehmer und sind bereit, sich auch für sie einzusetzen. Und wenn sie das nicht tun, dann widersprechen sie ihrem eigenen Anspruch. Also da würde ich sagen, es genügt schon, die Gewerkschaften mit ihrem eigenen Anspruch zu konfrontieren, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass sie ihren eigenen Zielen im Moment nicht mehr gerecht werden, dass sie deswegen unbedingt, also dass sie deswegen vielleicht auch Organisationen sind, die Kapitalinteressen vertreten. Das würde ich nicht so unbedingt sagen wollen. Es ist letztlich eine Frage des Kräfteverhältnisses. Was dabei rauskommt, auf jeden Fall ist es so, dass die Gewerkschaften längst nicht ihrem Anspruch gerecht werden, nämlich den Anspruch, eine einheitliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer zu sein. Sie haben inzwischen eben mitgewirkt an der tiefgreifenden Spaltung der Belegschaften, Spaltung der Arbeiterklasse und das, und dabei bleibe ich, ist eines der ersten Aufgaben, die wir uns stellen müssen und die angegriffen werden müssen und vor denen man sich nicht drücken kann, wie ich das ist ein Beispiel dieser einen linken Partei auch gezeigt habe, dass man einfach sagt, ja, also die Spaltung der Belegschaften, ja, die gab es vielleicht vor 40 Jahren, aber so weit sind wir heute nicht. Wir müssen wieder dahin kommen. Wenn wir nicht dahin kommen, selbst wenn es nur kleine Schritte sind auf dem Weg dahin, dann gnade uns der liebe Gott. Der Weg abwärts, die Abwärtsspirale ist längst vorgezeichnet. Und da rede ich ja nicht nur vom Arbeitsrecht, da rede ich insgesamt von den Arbeitsbedingungen der arbeitenden Bevölkerung. Wenn wir diese Abwärtsspirale nicht stoppen, und eine Möglichkeit des Stopps wäre eben der Stopp der Prekarisierung, dann gibt es eigentlich kein Halten mehr. Wenn dieses das Zitat der, aus der Welt ist eben typisch, da wird das Tarifvertragssystem inzwischen insgesamt in Frage gestellt. Warum? Ja, weil man einfach Stück für Stück bereits vorher die Tarifverträge marginalisiert hat und zur Ausnahmeerscheinung gemacht hat. Und deswegen meint man dann eben, ja, jetzt sind sie eigentlich sturmreif geschossen. Jetzt können wir eigentlich mal zum Generalangriff gegen die Tarifverträge gehen. Und in der Tat, welcher Leiharbeiter, welcher Werkvertragsbeschäftigter, welcher befristet Beschäftigter, welcher Praktikant, welcher geringfügig Beschäftigter, welcher Teilzeitbeschäftigter und. Wird denn aufstehen und sagen, wir müssen die Tarifverträge verteidigen? Die schützen sie ja nicht, also stehen sie nicht auf. Und insofern, auch da zeigen, sehen wir wieder, wie die Spaltung wirkt. Das genau ist der Grund der Spaltung. Ich spitze es noch ein bisschen mehr zu, als wir die Situation hatten 1971, 73, Streik und Aussperrung, EG Metall, Metallindustrie Baden-Württemberg. Heute eine Situation, die wir heute gar nicht mehr kennen. Da sahen wir noch, wie die Arbeitgeber klassischerweise antworteten auf den Arbeitskampf. Mithilfe der Aussperrung. Aussperrung bedeutet letztlich, die Klasse der Arbeiter wird bestraft dafür, dass gestreikt wird. Die Aussperrungen haben zur Mobilisierung beigetragen. Die Aussperrungen haben zur Verbreiterung des Widerstandes beigetragen. Deswegen war das, die Aussperrung gar nicht mehr das zeitgemäße Mittel. Heute haben wir eben Leiharbeitsverträge. Wie kann ich den Leiharbeiter zum Streik auffordern oder den Werkvertragsbeschäftigten, wenn der gar nicht unter den Tarifvertrag fällt? Diese Frage wird sich gar nicht mehr gestellt. Die IG Metall redet immer von Arbeitskämpfen. Sie macht auch hin und wieder mal so ein bisschen Tam-Tam-Tam, also Demonstrationsarbeit oder Warnstreik, pipapo. Aber einen echten Streik in der Automobilindustrie zum Beispiel, einen echten Streik, selbst wenn ich es wollte, kann ich gar nicht mehr machen, weil ich ein Heer von Streikbrechern im Betrieb habe, abgesichert unter anderem von Gewerkschaftsgnaden durch Werkverträge, durch Leiharbeiter. Denn die haben ganz andere Tarifverträge. Also ich habe den Spaltpilz innerhalb meiner Belegschaften, ich habe den Spaltpilz innerhalb der Gewerkschaften und damit wird das Kampfinstrument der Gewerkschaften, das klassische Kampfinstrument der Gewerkschaften, der Streik, bereits in Frage gestellt. Da sind wir schon an einem ganz entscheidenden Wendepunkt, an dem wir uns dem verweigern müssen. Und wenn wir es nicht machen, wird uns auch noch dieses letzte Mittel genommen werden. Weitere Fragen? Einmal hier vorne die Kollegin und dann da hinten der Kollege. Rolf, du hast mal gesagt, mit informiertem Blick auf China, Arbeiterinnenmacht beginnt dann nicht unbedingt mit dem Streik, aber dann, wenn die Streikenden den Betrieb besetzen. Um jetzt mal nach vorne zu diskutieren, ja, wir haben ja auch, du sitzt auf dem Podium von der kommunistischen Organisation, ja, Frage Spaltpilz überwinden, wir haben noch eine KPD, wir haben noch eine Initiative für den Wiederaufbau der KPD, und wir haben noch eine kommunistische Plattform in der Linken, ja. Du hast ja auch in deinem Leben und in Hamburg in der Praxis mit Arbeiterinnen und Arbeitern und ihren Rechten Erfahrungen mit Organisationen gemacht von Partei, also jetzt im leninschen Sinne, als Ausdruck für den Kampfwillen der Arbeiterklasse, wo auch Einheit und Einheitlichkeit eine ganz wichtige Frage ist. Ja? Also nicht nur im Gesetzbuch brauchen wir Einheitlichkeit, sondern auch in unserem Ausdruck von Klasseninteressen. Ja? Und dann ist die Frage, vielleicht ganz subjektiv, ja, du hast ja zur DKP schon einen Kommentar abgelassen, das war ja sehr interessant. Wie siehst du denn den Weg aus der Krise? Ja, das ist ja vielleicht für den Saal auch interessant. Hier vorne war die Kollegin und dann da hinten der Kollege. Ich wollte was fragen zu diesen linksopportunistischen Ansichten, die du erwähnt hast, also dass man so Kämpfe gar nicht führen soll, und ich denke, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig im Saal, dass das Quatsch ist, aber auf der anderen Seite fände ich es jetzt interessant, so von Beispielen oder auch für die Zukunft, wie können diese Kämpfe zum Arbeitsgesetz eingebunden werden auf dem Weg zum Sozialismus, also wie können wir mithilfe dieser Kämpfe die Strukturen aufbauen, die wir später brauchen, also ob du da vielleicht Beispiele kennst aus der Vergangenheit hier bisher oder was dir einfällt, was wir in der Zukunft dazu machen könnten. Mhm. Ja. Ich bin der Walter aus Aachen. Ich habe deinen Vortrag mit Interesse gehört. Du hast eigentlich überzeugend dargestellt, dass der jetzige DGB, also die jetzige Gewerkschaft, im Grunde selbst den Kampf deorganisiert, also alles dafür tut, dass es nicht mehr funktioniert. Dann sagst du auf der anderen Seite auch die Zerlegung, also die Zerspaltung durch Leiharbeit und so weiter, die gibt es auch nochmal als zweiter vertikalen Schnitt. Und von ihm kam die Frage, was tun? Und mein Vorschlag oder meine Frage an dich ist, diese Einheitsgewerkschaft, ich sehe die als die Ursache an, weil wir dort nicht in der Lage sind, tatsächlich Widerstand zu organisieren. Also die kleinsten Aufmüpfereien in der klassischen Einheitsgewerkschaft führen immer dazu, dass man diszipliniert wird, dass man in diesen ganz normalen Apparat reinkommt. Und Aachen ist relativ dicht bei Belgien und Frankreich. Und wir kriegen, also ich sehe jedenfalls sehr deutlich, wie dort ja die Richtungsgewerkschaften, also genau das Gegenteil von dieser Einheitsgewerkschaft, im Grunde einerseits natürlich eine gewisse Zersplitterung erzeugen, aber machen enormen Fortschritte für die Kampffähigkeit der Arbeiterklasse. Und da sieht man, dann schält sich auch raus, also von CGT bis und so weiter, es schält sich jedenfalls dann ein Widerstand raus, der für die deutsche Gewerkschaftsbewegung nach meiner Ansicht in den nächsten 10 Jahren komplett undenkbar ist. Danke. Ja, weitere Fragen? Hier hinten war noch eine Meldung. Oder? Ja, Philipp, du hast eine Meldung. Ja, spannende Diskussion, das mit der Einheitsgewerkschaft sehe ich ein bisschen anders, aber kommen wir vielleicht noch in der Diskussion drauf. Ich habe eigentlich 2 Fragen, und zwar erstens, vielleicht könntest du noch was sagen zu dem Verhältnis vom Arbeitsrecht zu anderen Rechtsbereichen, und zwar meine ich vor allem das Sozialrecht, und ich habe vor allem Hartz I bis IV diese Reformen im Blick, weil das spielt ja sehr stark mit rein, wie die Arbeiterklasse von allen Seiten unter Druck gesetzt wird und die Bedingungen verschlechtert werden. Und damit die Erpressbarkeit und die der Unterdrucksetzung gesteigert wird. Arbeitslosenversicherung etc. pp. Wie das mit reinspielt in der Zersetzung des Arbeitsrechts, die eine Frage. Die andere Frage ist die Verbetrieblichung der Gewerkschaftspolitik. Ich habe so dieses Pforzheimer Abkommen von der IG Metall im Kopf, wo ja eine stärkere Verlagerung auf die Betriebsräte stattfindet, die, soweit ich das verstehe, eigentlich ziemlich problematisch ist, weil die Betriebsräte ja sehr eingeschränkt sind, wie du ja auch ausgeführt hast. Also gibt es diese Tendenz weiter der Verbetrieblichung und damit vielleicht auch einer Entpolitisierung des Gewerkschaftskampfes und deshalb eine Abwendung vom Kampf für andere Gesetze? Und daran ein bisschen angekoppelt die Frage, ob das in anderen Ländern anders ist, weil in Frankreich kämpfen die Arbeiter jetzt gegen die Rentenreform, also es erscheint ein politisierterer Kampf zu sein. Vielleicht erscheint es aber auch nur so. Aber vielleicht kannst du noch was sagen zu dieser Verbetrieblichung. Ja, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, dass wir erstmal genug Fragen haben. Ich brauche dann nochmal richtig abarbeiten zu können. Also, ja? Ja, ja, das war eine unbedeutende Vorbemerkung. Anlaufbemerkung. Warmlaufbemerkung. Also ich habe jetzt deine Frage nicht ganz verstanden. Also mit dem einerseits kommunistischen Plattformen, dies und das und jenes und andererseits, aber jetzt fehlt mir dann das Konkrete, wenn du nochmal irgendwie das zuspitzen könntest. Ja, Karl Marx hat sich ja auch zu Anfang mal mit Recht und Holzdiebstahl beschäftigt, aber eben nicht nur. Ne? Es geht ja auch, die Konsequenz muss ja sein, Organisation der Arbeiterklasse, auch das geht nicht nur in der Anwaltskanzlei, sondern wie ist dein Blick auf Parteien jetzt mal neben dieser polemischen Bemerkung zur DKP, ja, die ja okay ist, aber was hältst du zum Beispiel von dem Logo, hinter dem du gerade sitzt, ja? Und wie siehst du den... die Möglichkeit, den Spaltpilz zu überwinden in einer wirklichen linken Arbeiterklasseninitiative, die es politisch durchkämpfen kann, ja, in den nächsten 40 Jahren. Ja, ja genau, hab ich verstanden. Also, ich will mich jetzt nicht zu verschiedenen kommunistischen Organisationen äußern. Zur DKP habe ich mich deshalb geäußert, weil es da offensichtlich so ist, dass man einfach nicht mehr das Verhältnis von Zielen, Strategie und Taktik im Auge hat. Also wenn ich sage, wenn Hartz IV schon nicht abgeschafft wird, müssen wenigstens die Sätze erhöht werden, dann habe ich nicht mehr das Thema Abschaffung von Hartz IV als unmittelbare Forderung. Und das war ja dass das eine unmittelbare Forderung sein konnte, das hat ja das Bundesverfassungsgericht gezeigt in seiner Entscheidung. Nicht, wo sie ja hart dran gegangen sind im Grunde genommen an diese Grenze, zwar nicht über diese Grenze hinaus, aber an diese Grenze, die sie da gezogen haben. Also Abschaffung von Hartz IV, Abschaffung der Leiharbeit, Abschaffung von Werkverträgen. Drei wesentliche Forderungen und die gehören einfach dazu. Und das bin ich gerne bereit zu vertreten. Ja, wenn es da eine kommunistische Organisation gibt, die das nicht so sieht, dann findet sie nicht meine Zustimmung. Also das ist für mich unverzichtbar. Das ist Tagespolitik. Also wenn das keine Tagespolitik mehr ist, dann sind wir bei der Reform der Apartheid. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass irgendwelche kommunistischen Parteien oder Bewegungen irgendwann mal eine Demokratisierung von Apartheid verlangt haben. Das gibt es nicht. Es ist einfach, das ist schlimm genug, dass es schon so lange existiert. Aber da muss man sich selber an die eigenen Füße fassen und eben fragen, ja, woran hat es gelegen? Vielleicht auch daran, vielleicht entweder, dass wir zu schwach waren oder dass wir nicht deutlich genug gesagt haben, was ist. Oder dass eben auch in den Gewerkschaften bestimmte Fragen nicht deutlich genug diskutiert worden sind. Das zu dem Punkt. Jetzt kann ich das nicht mehr lesen. War das von dir die Frage? Ja, genau. Also so quasi das Verhältnis ein bisschen, was du gerade angesprochen hast, von Taktik und Strategien, wie das da konkret angewendet werden kann in dem Praxisfeld. Ja, also ganz grundsätzlich, das sind eigentlich auch Fragen, die anderen angesprochen haben. Also dazu habe ich bisher noch nichts gesagt gehabt. Das gehört aber mit dazu. Ich habe dazu in meinem Band Kampf ums Recht eine Menge gesagt gehabt. Das wird viel zu wenig, noch weniger eigentlich als früher thematisiert, auch in der Linken. Wir haben in Deutschland einen ganz besonders hohen Grad an Verrechtlichung. Und wir haben einen ganz besonders hohen Grad an Rechtsgläubigkeit, auch innerhalb der Arbeiterklasse. Das wird auch zu wenig zur Kenntnis genommen. Da muss man nicht weit gehen. Das reicht schon, nach Belgien und Frankreich zu gehen, um zu erkennen, dass da das Recht nicht als Fetisch angebetet wird. Punkt. So, das ist für uns so traurig irgendwie. Weil wenn das ein Fetisch ist, dann haben wir ja gar nichts mehr, womit wir irgendwie noch rumlaufen können. Und dass das Recht angebetet wird und auch von Linken angebetet wird, also darüber müssen wir uns im Klaren sein. Viele wollen es nur nicht wahrhaben. Wenn mal irgendwo eine Gerichtsentscheidung kommt, die irgendwie positiv ausgegangen ist. Jubelschrei, es gibt noch Richter in diesem Land. Jubel, Jubel, Jubel. Wenn es umgekehrt ist, Klassenjustiz, Klassenjustiz. Das passt doch alles nicht. Also es gibt ein völlig unkritisches Verhältnis zur Juristerei und zwar eben letztlich zum Recht auch insgesamt, indem das Recht irgendwie als ein ganz bestimmter Maßstab betrachtet wird. Und zwar das Recht, und zwar irgendein Naturrecht, gar nicht irgendwie das existierende Recht, sondern das Recht schlechthin. Und das ist eine völlig verkorkste Auffassung vom Recht. Also das heißt, wenn wir schon so eine verdammte Rechtsgläubigkeit haben in diesem Land, und die ist besonders stark vertreten, übrigens muss man dazu sagen, nicht nur in dem kapitalistischen Westdeutschland, auch die Arbeiterschaft insgesamt, die deutsche Arbeiterbewegung hat eine lange Rechtstradition, die sich übrigens auch in der Gesetzgebung der DDR widerspiegelt. Also das ist schon eine sehr komplizierte Veranstaltung. Das Recht hat in der deutschen Arbeiterbewegung ganz anderen Stellenwert als in allen anderen Ländern. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, aber es ist eben besonders pervertiert worden dadurch, dass wir nun auch diese höchste Form der Gerichtsgläubigkeit haben. Also das heißt, man reitet durch den Wald und man reitet und reitet und reitet und schließlich reitet man oben auf die Burg und das ist die Burg Bundesverfassungsgericht und wenn man da vor verschlossenen Türen kommt, ist aus. Ist aus. Da gibt es keine politische Diskussion mehr. Da kann man tausendmal fragen, ja, was für eine Kampagne? Kampagne? Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden. Zack, peng. So. Und das ist eben ein Problem, wenn ich also diese Verrechtsprechlichung so weit treibe, dass ich gar nicht mehr zur Politik, ich sage jetzt ganz bewusst, ich spreche gar nicht von der Strategie oder Taktik kommunistischer Organisation, ich bin da ganz bescheiden. Wenn ich gar nicht mehr die Politik im Auge habe, sondern nur noch das Recht und die Justiz, dann ist irgendwas faul. Also das heißt, das Mindeste ist, was in den Gewerkschaften erreicht werden muss. Ich spreche auch, Sie seht daran, ich spreche immer hauptsächlich von den Gewerkschaften. Bei den anderen Organisationen bin ich dann vielleicht etwas zu bescheiden, um da Vorschläge zu machen. Aber bei den Gewerkschaften muss man einfach zur Kenntnis nehmen, da ist ein hohes Maß an A, Rechtsgläubigkeit und B, Gerichtsgläubigkeit, eine spezifische Form der Gerichtsgläubigkeit, die wir in Deutschland haben. Und damit eine Delegation von Politik an Justiz. Man muss doch mal einfach durchrechnen, welche Fragen vom Bundesverfassungsgericht in den letzten 20 Jahren entschieden worden sind. Das sind alles hochpolitische Fragen. Und das sind alles Fragen, die, nachdem das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte, so oder so politisch nicht weiter verfolgt wurden. Punkt aus, fertig. Vielleicht auch deshalb, weil einfach in der Bevölkerung dann vielleicht da keine Resonanz mehr für gewesen ist. Aber es ist auch keine Bereitschaft gewesen, zu sagen, hier Justiz, da Politik. Das heißt, also Rechtsprechung als die eine Form sozusagen der Auseinandersetzung, aber dann eben auch die politische Form der Auseinandersetzung, die Form der Auseinandersetzung, Gestalt der Gesetzgebung. Jetzt zum Beispiel ganz aktuell diese Geschichte mit den Studenten und den Ausgaben für die Ausbildung, wo jetzt die Steuerorganisation, die Steuerberater zu Recht fordern, okay, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, aber jetzt müssen wir politisch das fordern. Ich garantiere aber, es ist erstmal die Luft raus, eben weil alles sich gelegt hat auf dieses Bundesverfassungsgericht. Dabei behandelt das Bundesverfassungsgericht natürlich wie jedes Gericht immer nur eine ganz bestimmte Rechtsfrage. Dass Rechtsfragen Machtfragen sind und deshalb politisch durch den Gesetzgeber auch anders entschieden werden können, das gerät gar nicht in den Blick. Und das muss wieder in den Blick genommen werden und das wird in vielen Bereichen nicht mehr gemacht. Jetzt wollte ich noch mal eben wissen, war die Frage damit beantwortet? Bei dem Kollegen. Du hattest das angesprochen mit dem Thema, das ist klar, aber du hattest angesprochen, das Thema. Letztlich ist die Frage weg, raus aus der. Ach so, Gewerkschaft. Gewerkschaft. Okay. Ja. Also ich glaube, die Einheitsgewerkschaft, gut, es gibt so eine Fetischisierung der Einheitsgewerkschaft. Das gibt es zum Beispiel. Also die Debatten, diese elenden Debatten um die Gewerkschaft der Lokomotivführer und die Eisenbahnergewerkschaft. Da gab es dann anfangs die Diskussion, oh, die Gewerkschaft der Lokomotivführer, die war ja mal auch der CDU nahe. Und das ist eine ständische Gewerkschaft. Und das ist keine Einheitsgewerkschaft. Und die IVG ist eine Einheitsgewerkschaft. Und wir haben nun mal, Halleluja, das entscheidende Gebot der Einheitsgewerkschaft in Ewigkeit und Einheit und Freiheit und da, da, da, da. Das ist dummes Zeug. Und solche Leute hat es auch gegeben, auch in der Linken übrigens zum Beispiel, ein Gewerkschaftssekretär, der Herbert Behrens, der mal da sich sehr aus dem Fenster geworfen hat und gemeint hat, er müsse irgendwas gegen die GDL sagen. Tatsächlich hat dann die GDL dieses ganze Gerede glänzend widerlegt, dadurch, dass sie eben offensiven Arbeitskampf geführt hat und die IVG nicht oder die Transnet nicht, während umgekehrt jetzt inzwischen die Transnet wieder etwas aktiver ist als die GDL. Also das kann man irgendwie vergessen. Dieses Berufen auf die Einheitsgewerkschaft an der Stelle ist sehr oft übertrieben. Auf der anderen Seite aber, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Gewerkschaft nehme wie Verdi, die Frage wird gar nicht mehr gestellt, aber Verdi ist ein solcher Gemischwarenladen, da weiß ich überhaupt nicht mehr, wo man wie irgendwem was empfehlen kann, um irgendetwas innerhalb der Gewerkschaft. Das ist ja dann immer die Gewerkschaft Verdi, die größte Einzelgewerkschaft der Welt, wie Sie immer sagen. Jetzt haben Sie zum Beispiel ein Statusverfahren gegen eine Gewerkschaft im Versicherungsgewerbe gemacht und sagen dann auch, ja, das sind Spaltergewerkschaften, das ist viel zu kleine Gewerkschaften, die so gar nicht. Also sie haben ein Statusverfahren gemacht und mit diesem Statusverfahren ist diese Gewerkschaft praktisch verboten. Das muss man sich mal vorstellen. In diesem Land, wo wir eine Gewerkschaftsfreiheit haben, gibt es Gewerkschaftsverbote. Die werden nicht so genannt, aber das sind vor allem die DGB-Gewerkschaften, die dafür zuständig sind, denn die leiten immer Statusverfahren gegen Gewerkschaften ein, wenn ihnen eine Gewerkschaft zu dumm kommt. Auf der anderen Seite aber haben sie die Versicherungsbranche aufgelöst und haben das erweitert zu den Finanzdienstleistungen, weil sie nämlich im Bereich der Versicherung viel zu geringen Organisationsgrad haben. Sie legen den Organisationsgrad gar nicht offen. Man weiß nicht, ist er 5%, ist er 4%, ist er 3%. Sie haben auch noch die ganzen Rentner dabei. Das heißt, sie machen einen riesen Tohuwabohu. Sie erzählen auf der einen Seite, dass sie eine Dienstleistungsgewerkschaft, die größte Dienstleistungsgewerkschaft der Welt sind, und auf der anderen Seite können sie dann vor Ort irgendwie gar nicht mehr die Leute zusammenkriegen, die sie eigentlich zusammenkriegen müssten. Das ist eigentlich, das ist auch ein Resultat der Tatsache, wie sehr im Grunde genommen dieser Einheitsgedanke überhand genommen hat. Also ich habe zum Beispiel jetzt vorhin gerade mal dieses Beispiel erwähnt, auch im Hamburger Hafen, Arbeiterstreik 1978 ist es so gewesen, da haben die Hafenarbeiter laut überlegt, zuvor eine eigene Gewerkschaft zu gründen, weil ihnen das nicht mehr passte mit der ÖTV. Da waren zu viele Sozialarbeiter drin und dann die ganzen Staatsanwälte und Richter und was sollen denn der ganze Kram, und da können die Hafenarbeiter, die werden alle untergebuttert und wir machen unseren eigenen Laden, Punkt. Und was hat die ÖTV gemacht? Eine Überlegung, die heute kein Mensch mehr anstellen würde. Sie haben eine Tarifauseinandersetzung benutzt, um das Problem zu lösen. In dieser Tarifauseinandersetzung war die Forderung erhoben worden, 7,5% Lohnerhöhung für die Hafenarbeiter. 6% hatten die Hafenarbeitgeber angeboten. 6% hatten die Hafenarbeiter angeboten. Die ÖTV hat gestreikt für 7,5% und hat die 7,5% erreicht, weil sie einen radikalen Arbeitskampf eine Woche lang durchgeführt haben, der den ganzen Hamburger Hafen lahmgelegt hat. Und das Problem war damit erledigt. Viele Leute wissen es gar nicht. Es ging gar nicht um die Tarifauseinandersetzung. Es ging darum, dass die Unruhe unter den Hafenarbeitern aufhört und die Hafenarbeiter die ÖTV wieder als ihre Gewerkschaft betrachten. Und genau das haben sie damit erreicht. Also solche Überlegungen, dass man zum Beispiel die Kampffähigkeit dafür benutzt, um die eigene Organisation wieder voranzubringen, also den Arbeitskampf möglicherweise instrumentalisiert, legitimerweise instrumentalisiert, um die eigene Organisation wieder voranzubringen, die sind heute völlig unbekannt. Das wäre wahrscheinlich Rechtsmissbrauch oder ich weiß es nicht was, was sich dann da irgendwie zusammenklamüstert wird. So, weitere Fragen, ihr müsst mir helfen, ich habe hier irgendwie eine entsetzliche Klaue. Die Einheitsgewerkschaft als solche. Die müssen wir auflösen. Die will es ja nicht anders, als revolutionäre Säulen treiben. Das ist, wir gehen doch komplett untergebunden in dieser Einheitsgewerkschaft. Wir müssen doch im Grunde Richtung, es geht nicht um Verdi einzeln ÖTV oder mit Metall einzeln, es geht um Richtungsgewerkschaften. Das heißt CGT oder andere Richtungsgewerkschaften, die politische Vertreter sind von Strömungen. Das ist doch der Hintergrund. Ja, aber das ist. Ja, man muss aber zunächst mal fragen, was ist die Einheitsgewerkschaft? Denn die Einheitsgewerkschaft ist entstanden in Erfahrung des Faschismus. Aus der Spaltung der Arbeiterschaft in konfessionelle und Richtungsgewerkschaften. Und indem man sich in den Konzentrationslagern geschworen hat, nie wieder sowas, sondern wir machen eine Einheitsgewerkschaft. Daraus ist sie entstanden. Das ist ja zunächst einmal eine große Errungenschaft. Was dann daraus geworden ist im Laufe der Zeit, ist eine andere Geschichte. Aber dass wir wieder zurückkommen müssen zu den Richtungsgewerkschaften, um Leute zu mehr Bewegung zu erreichen, das glaube ich nicht. Die Bewegung ist unabhängig von den Richtungsgewerkschaften. Die läuft in Frankreich und die läuft in Belgien völlig unabhängig. Wir sehen ja auch in Frankreich und vor allen Dingen auch in Belgien, dass es sozusagen, dass die Gewerkschaften sogar in einer Rolle sind, in der sie zuschauen eigentlich, mehr zuschauen als aktiv dabei sind, während hier genau das Umgekehrte der Fall ist. Fragen noch unbeantwortet, dann bitte melden. Ja? Erst durch Betriebsgesetze wird ein Streik zu Arbeitermacht. Kannst du das, hast du gerade im Zusammenhang gesagt? Ja, aber kannst du das auf dies übertragen? Ja, weil du ja gesagt hast, Revolution und Arbeitsrecht hängen eng miteinander zusammen. Ja? Hier hinten war ja auch noch eine unbeantwortete Frage. Ich gebe das Mikrofon nochmal weiter. Ja. Ich hatte einmal die Frage, wie andere Rechtsbereiche mit der Verschlechterung des Arbeitsrechts zusammenhängen, also Sozialrecht, Hartz I bis IV. Ja. Und die zweite Frage war die Verbetrieblichung, also Pforzheimer Abkommen, Abschieben von Problemen auf die Betriebsratsebene durch die Gewerkschaften und dadurch auch große Probleme im Arbeitsrecht oder in der Arbeitsrealität, ob diese Tendenz der Entpolitisierung, ob das so ist und ob die weiter besteht. Ja, die Verbetrieblichung ist ja eigentlich eine Sache, die Gewerkschaften, die gar nicht von den Gewerkschaften kommt, sondern von den Arbeitgebern. Also jetzt gerade auch wieder Herr Kramer fordert das. eine alte Forderung auf der FDP. Das ist eine klassische liberale Forderung, die Betriebsräte, den Betriebsräten mehr Verantwortung zuzuschanzen, ist ein ganz fauler Trick, weil die Betriebsräte der Friedenspflicht unterliegen und deshalb gar keine Alternative für die Gewerkschaften sein können. Die Betriebsräte können allenfalls flankierend tätig werden, aber man muss natürlich sehen, die Struktur in den Gewerkschaften ist ja inzwischen so, dass selbst bei den Großbetrieben die Betriebsräte das die entscheidende Macht haben. Also bei VW geschieht von Seiten der IG Metall nichts, was Herr Osterloh nicht will. Punkt. So. Und das ist dem Betriebsverfassungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland geschuldet. Und das ist letztendlich Arbeitgeberpolitik. Sie wollen natürlich, dass die Betriebsräte als Fremdkörper innerhalb der Gewerkschaften fungieren und nicht die gewerkschaftliche Willensbildung maßgebend ist für die Politik der Gewerkschaften, sondern die Fremdeinwirkung durch die Betriebsräte. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, aber letztlich unter der Hand bleibt es so, und das muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen, dass die Betriebsräte ein Fremdkörper innerhalb der Gewerkschaften sind. Man darf auch nie vergessen, das Betriebsverfassungsgesetz ist eines der wichtigen Gesetze aus den 50er und 60er Jahren und 70er Jahren gewesen, das so ähnlich wie die Situation heute ist, anstelle der Rechtsprechung andere Bedingungen gesetzt hat. Also das Betriebsverfassungsgesetz ist von der Regierung Adenauer seinerzeit geschaffen worden als Gegenmodell zu den Gewerkschaften. Wenn man in das Gesetz hineinschaut, dann tauchen die Gewerkschaften nur an ganz bestimmten Fällen auf. Im Prinzip ist es aber so, dass die Gewerkschaften als Fremdkörper in dem Betrieb gelten und die Betriebsräte sind diejenigen, die die Leute in den Betrieben vertreten, mit vertrauensvoller Zusammenarbeit, mit Friedenspflicht etc. pp. Das heißt, sie sind wirklich integriert, sie waren es nicht, nachdem die Gewerkschaften jahrzehntelang eine offensive Betriebsratspolitik betrieben haben. Heute ist es eine völlig andere Situation. Heute wirkt sich die Defensive der Betriebsräte auf die Gewerkschaften natürlich bremsend aus. Man kann einfach nicht gewerkschaftliche Diskussionen, gewerkschaftliche Strategien diskutieren, ohne die Betriebsräte im Blick zu haben. Aber man muss im Blick haben, die Funktionsweise des Betriebsverfassungsgesetzes. Das ist immer Praxis von Betriebsräten, die offensive Betriebsratspraxis geht immer an die Grenzen des Betriebsverfassungsgesetzes. Also das ist weniger die Ausnutzung der Möglichkeiten des Gesetzes als ein an die Grenzen gehen des Betriebsverfassungsgesetzes. Gut, es gibt auch Betriebsräte, die noch nicht mal das Gesetz anwenden, das ist eine andere Sache. Aber das Entscheidende ist eben, wenn der Betriebsrat seine Gegenmacht in die Waagschale werfen will, dann kann er sich nicht auf die intellektuelle Waffengleichheit berufen, dann kann er nicht sagen, ich gehe zur Einigungsstelle, dann muss er auch Wege beschreiten, die ein bisschen abseits des Gesetzes liegen. Das ist nun mal zwingend notwendig. Also insofern würde ich sagen, Verbetrieblichung ist eine Idee der Arbeitgeber, das kann überhaupt gar keine Alternative sein. Ja, und andere Rechtsgebiete, da kommen wir dann zu Hartz IV. Das habe ich bisher gar nicht erwähnt. Natürlich, unmittelbar wirkt Hartz IV, ganz klar, also auch auf die Rechtswahrnehmung. Insbesondere auf die Frage, kann ich mich wehren oder verzichte ich nicht lieber darauf oder welche Konsequenzen hat die Arbeitslosigkeit etc. pp. Das ist ganz klar. Aber dann eben die Frage auch an der Stelle, welche Forderung muss erhoben werden? Da bleibe ich nochmal dabei, das hatte ich vorhin schon gesagt, die Forderung, solange nicht Hartz IV abgeschafft ist, wenigstens Erhöhung der Sätze. Falsch. Abschaffung, ersatzlose Abschaffung von Hartz IV. Hartz IV war, auch wenn das Bundesverfassungsgericht nicht so hat sagen wollen, Hartz IV war von Anfang an ein Fremdkörper, auch im Sozialrechtssystem, mit perversesten Erscheinungen. Ich nenne nur mal im Zusammenhang mit der Zielvereinbarung, von der ich geredet habe, die Eingliederungsvereinbarung nach dem SGB, also der größte Witz überhaupt. Das ist eine Vereinbarung, also wie beim Militär, ne, wo dann der Feldwebel sagt, jetzt wollen wir mal auf der Mauer, so. Wir wollen mal, also eine Vereinbarung, Eingliederungsvereinbarung. Das ist Zynismus, Rechtszynismus. Die Zielvereinbarung ist schon schlimm genug, aber die Eingliederungsvereinbarung ist einfach eine Perversität. Dass die Rechtsprechung das nicht in Frage gestellt hat, bis auf einige wenige Sozialgerechte, ist einfach eine Schande ohnegleichen. Also da haben sie sich ausgetobt. Beim Arbeitsrecht konnten sie es bisher noch nicht so. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Geschichte, dass dieses Folterinstrumentarium ersatzlos beseitigt wird. Ersatzlos beseitigt. Das muss auch zum täglichen Geschäft, zur täglichen Forderungspraxis der Gewerkschaften gehören. Jetzt habe ich keine weiteren Fragen mehr oder habe ich alles beantwortet? Nein, ach so. Ja? Probier es einfach mal ohne Mikrofon. Ich ja. Das bei mir ganz gut. Wenn ich mir so mal die Geschichte des westdeutschen DGB bis 89 anschaue, dann haben wir eigentlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern mit sehr, sehr wenig Arbeitskampf einen relativ hohen Standard erreicht. Also du hast das Beispiel den Hamburger Hafen angeführt, ich meine, eine Woche für 7,5%, da streiken Franzosen mal ein halbes Jahr für, in der Vergangenheit. Dann haben wir die doch sehr unrühmliche Rolle, glaube ich, des DGB beim Ausverkauf der DDR-Wirtschaft nach 90. Wir haben dieses Instrument Sozialpartnerschaft, das uns von unserem DGB immer wieder verkauft wird, und die Einzelfälle braucht man, glaube ich, gar nicht aufzuzählen. Die Frage ist für mich, ist dieser DGB überhaupt noch veränderbar? Vor allem, wir haben alle mal gelernt, das Kapital zahlt uns nur so viel, wie für die Reproduktion nötig ist. Reproduktion ist ein relativer Begriff. Die Reproduktion in Afrika ist ein anderer Standard. Wir vor 90 im Westen zum Beispiel war, und wir sinken gerade durch Hartz IV, Asylbewerberleistungsgesetz, du hast die ganzen Instrumente auch genannt, Zerspaltung der Betriebe. Es findet ja hier eigentlich ganz bewusst und meiner Ansicht nach ja teilweise auch mit Unterstützung der Gewerkschaftsführung ein Downgrading, ganz massives Downgrading in allen Bereichen. Ja, wir merken das jetzt selbst in relativ hochbezahlten Teilen wie BMW in München, Lanz und Dingolfing, selbst da geht es jetzt immer weiter runter. Die Frage ist, können wir diesen DGB überhaupt noch verändern und wo müssen wir da ansetzen, dass wir da überhaupt die Kollegen wieder dazu bringen, kämpferisch zu agieren? Ja, also ich würde... Ich würde noch ein, zwei Fragen vielleicht aufnehmen? Ich würde doch lieber, sonst habe ich bei den anderen den Faden verloren. Okay. Zu der Frage muss man noch einmal eine Sache sagen, die hast du nur ganz kurz angerissen, aber die ganz wichtig ist, dass in den 50er und 60er Jahren mit einem relativ hohen Niveau, also relativ hohes Niveau erreicht wurde, mit einem relativ geringen Grad an Arbeitskampf. Das ist jetzt der entscheidende Punkt, mal etwas zur Sprache zu bringen, die Rolle der DDR, die bisher nicht zur Sprache gebracht worden ist. Die DDR hat unsichtbar als Tarifvertragspartner immer mit am Tisch gesessen. Immer mit am Tisch gesessen. Und in dem Moment, wo sie wegfiel, 1990, wir hatten schon einige Versuche vorher in den 80er Jahren, aber in dem Moment, wo sie wegfiel, setzte die mit aller Wucht die ganze Deformation des Arbeitsrechts ein, die ich geschildert habe. Das heißt also, nicht nur die Arbeitsbedingungen wurden nicht mehr so effektiv genug durchgesetzt, sondern insbesondere auch, es kam zu einer wesentlichen Verschlechterung des Kräfteverhältnisses. Das heißt, die DDR, der Wegfall der DDR gehört unmittelbar mit zu einer Verschlechterung des Kräfteverhältnisses, sodass man es also nicht nur dem DGB allein anlasten kann. Zweite Frage, ja, mit dem DGB, das muss man unterscheiden. Auf der einen Seite verheerende Praxis, aber auf der anderen Seite, wir haben keine Alternative. Welche denn? Ja, es gibt zumindest eine Alternative, die Richtungsgewerkschaft. Ich tue doch nicht so, als dass das nicht geht. Man muss es nicht richtig finden. Aber wir stehen doch vor der Frage, wollen wir wirklich diese Politik in der Alternative die nächsten 50 Jahre weitermachen oder wollen wir irgendwann mal lieber gehen? Ja, aber welche Richtungsgewerkschaften willst du denn gründen? Ja, dann macht man von Organisationen, die V macht es ganz klein vor. Und warum können wir nicht von kommunistischen oder linken Organisationen sagen, wir machen ab jetzt eine linke Gewerkschaft, die ganz offensiv gegen den DGB argumentiert. Und dann haben wir wenigstens wieder den Konflikt, weil so fällt es doch alle ein. Das ist doch ein einziges Anschlag. Ja, das Entscheidende ist aber nicht die politische Seite, das politische Bekenntnis bei der Gewerkschaft, sondern der Status als Arbeitnehmer. Der Status als abhängig Beschäftigter, das ist das entscheidende Kriterium. Also das heißt, es betrifft alle. Wir treten ja gegen Spaltung ein, gegen die strukturelle Spaltung der Belegschaften, weil wir für die Einheit der Belegschaften sind. Also für die und aus der Einheit der Belegschaft folgt auch die Einheit der Gewerkschaft. So schwierig das ist, aber wenn ich da dann mit einer politischen, rein politischen Antwort komme, dann habe ich, dann habe dann habe ich wieder eine Spaltung. Tut mir leid, also ich bin davon nicht überzeugt. Da ist noch eine Meldung, ich würde auch noch mal kurz einen Kommentar dazu bringen. Also ich glaube, in Frankreich und in Belgien liegt es nicht daran, dass die Gewerkschaften Richtungsgewerkschaften sind, dass da mehr Kämpfe geführt werden, sondern ich würde sagen, die Arbeiterklasse ist da mehr zur Klasse für sich geworden, als sie das in Deutschland momentan ist. Das hat aber wenig mit den Gewerkschaften zu tun. Und in Frankreich sieht man das auch, dass die Gewerkschaften eigentlich den Arbeitern eher hinterherrennen. Also sie sind da nicht die treibende Kraft. Und ich wollte Rolf total recht geben. Also wenn es darum gehen soll, eine Einheit der Arbeiter herzustellen, dann können wir uns darüber unterhalten, was zum Beispiel eine kommunistische Partei dafür eine Rolle spielt. Aber es sollte nicht darum gehen, dass wir Richtungsgewerkschaften haben, die nur einen bestimmten Flügel innerhalb der Arbeiter vertreten. Ja, ich stimme Tobi und Rolf auch zu. Ich glaube, also wir von der kommunistischen Organisation wollen ja einen Klärungsprozess führen und wir haben in verschiedenen Arbeitsgruppen natürlich auch das Thema Gewerkschaften, Gewerkschaftsbewegung, revolutionäre Arbeiterbewegung. Wie hat sich was wann entwickelt? Aber ich finde auch, dass man ganz klar sagen kann, die Einheit der Belegschaft bedeutet auch die Einheit der Gewerkschaft. Das ist total logisch, das ergibt sich daraus. Also die Vorstellung, dass durch die Aufspaltung eine Stärke entstehen könnte, die zeigt sich gar nicht. Ich finde deshalb, dass die Einheitsgewerkschaften eigentlich eine sehr große Errungenschaft sind. Also es gibt in anderen Ländern auch das Problem, dass es ja noch eine syndikalistische, also betriebsmäßige Organisierung der Gewerkschaften gibt. Und das ist natürlich sehr schlecht, weil das die Kampfkraft sehr stark schwächt. Also dass es die Einheitsgewerkschaft, ich meine damit jetzt die auf Branchenebene gibt, ist schon eine sehr große Errungenschaft. Und die politische Frage, die ist sehr schwer. Das ist ja klar. Also wenn der Opportunismus und die Sozialpartnerschaft in der Gewerkschaftsführung dominant sind, und das ist gerade der Fall, dann ist unser politischer Kampf, das zu verändern, kompliziert. Das ist richtig. Aber ich finde, dass je mehr Arbeiter in einer Gewerkschaft organisiert sind, desto besser kann man innerhalb dieser Gewerkschaften auch versuchen zu kämpfen und mehr Arbeiter zu erreichen für die Positionen, die man selber einnimmt. Also auch da ist die Vorstellung, gerade in Deutschland, dass man sich daneben stellt und darin dann die scheinbar revolutionären Arbeiter versammelt und dann denkt, man hat den richtigen Kurs, eine Illusion. Man stellt sich neben die Masse der Arbeiter, die ja schon organisiert ist. Und wo ich auch davon ausgehe, dass sehr viele Kollegen, die in den Gewerkschaften sind, sehr große Fragen haben und auch Kritik haben. Die ist nicht artikuliert, die findet kaum Niederschlag. Aber das zu ignorieren ist ein Fehler, sondern da mitzumischen, da sich einzubringen und versuchen, den richtigen Kurs nach vorne zu bringen, das ist, glaube ich, die Aufgabe, die sich für Kommunisten stellt. Das ist jetzt noch sehr allgemein gesagt, weil wie man das konkret macht, da müssen wir rangehen. Das ist kompliziert. Ich finde, mit vielen Aspekten, die jetzt referiert wurden, ist ein Anfang. Nein sagen, wie kann man das mit dem Nein sagen besser machen? Das sind ja alles Punkte, wo man versuchen kann, mehr Kollegen in eine bessere Richtung zu organisieren. Und das innerhalb der Strukturen, die in den Gewerkschaften vorhanden sind. Ich glaube, dann kann es noch sehr interessant werden. Vielleicht können auch Kollegen, die in den Gewerkschaften aktiv sind, mal mehr dazu beitragen oder mehr davon erzählen, es wird sich ja auch was verändern in den Gewerkschaften. Also die Kollegen und auch die Hauptamtlichen sind ja keine Maschinen, die denken ja auch nach. Die sind ja auch politische Leute. Also wir müssen auch viel besser mitkriegen, was verändert sich da eigentlich und wo sind Punkte, wo wir da ansetzen können. Noch weitere Meldungen? Sonst würde ich nochmal zu dem, was eben gesagt worden ist, darauf hinweisen, man muss mal mit Leiharbeitern, man muss einmal mit Fremdbeschäftigten gesprochen haben, warum sie sich nicht in der Gewerkschaft engagieren, sofern sie überhaupt Mitglied der Gewerkschaft sind oder was für sie die Gewerkschaft bedeutet. Das ist zum Teil verheerend, wenn sie von ihren Erfahrungen mit den Gewerkschaften innerhalb des Betriebes berichten, wie sie zutiefst enttäuscht sind von den Gewerkschaften, aber es niemanden gibt, der ihre Enttäuschung artikuliert und es wartet nur der Faschismus darauf, dass er eine Antwort findet. Die AfD ist zu blöd, um sich auch um Arbeiterinteressen zu bemühen. Aber wehe denn, wenn solche Leute anfangen und sich für Arbeiterinteressen interessieren, dann haben wir einen Dammbruch bei dieser Frage. Zurzeit ist es noch so, dass sie hinter vorgehaltener Hand irgendwelche rassistischen Äußerungen machen, so, die bleiben alle unterm Deckel und ansonsten vielleicht irgendwie in der Gewerkschaft mitmachen oder auch nicht, tief enttäuscht sind von der Gewerkschaft, letztlich sich auch völlig rausziehen. Aber in dem Moment, wo sie dann vielleicht solche Gruppen das Oberwasser bekommen, haben wir eine ganz andere Situation. Und das kann jederzeit passieren. Es muss nicht irgendwie übermorgen ist passieren, es kann jederzeit passieren, wenn sich innerhalb dieser Partei Leute finden, die sowas machen wollen. Ganz kurz, eigentlich argumentierst du jetzt genau dafür, dass nämlich jetzt die AfD AfD möglicherweise, oder vertreten wir mal so gucken, diese Richtungsgewerkschaft tun. Weil die Gefahr ist, so wie der DGB das macht, ist es eine völlige Entmündung. Im Grunde sowohl Linke als leider auch Rechte hätten die Chance, den Frust, der wirklich bei der Gesellschaft da ist, endlich wieder zur Sprache zu bringen. Und wenn die Rechtsleute das schaffen, dann sind die leider die Juden nicht. Dann sind das eher so. Ich meine, es müssten Kommunisten oder linke Gruppen müssen da zumindest mal überlegen, ist denn dieses Mantra Einheitsgemeinschaft wirklich in die konkreten Situationen der BRD seit 1990, stimmt das wirklich? Weil also ich kann es mir nicht vorstellen, meine Erfahrung es ist jetzt, du kommst nicht gegen diesen DGB an, weil man ist selbst als Linker in den Gehalt, man ist tatsächlich nicht reingezahlt in diesen ganzen Kursen oder also in diesen Medien. Und deshalb, wo soll man sich denn organisieren? Du bist doch das Arschloch, also nicht du, aber man ist das Arschloch, wenn man da arbeitet. Das war gruselig im Betriebsraum. Also ich sage das immer so, und ich meine, wir haben die Leute, es ist jedenfalls nicht so simpel zu sagen, eines Gewerkschaftsführer. Zumindest was es so diskutiert. Also ich würde gerne bei den Wiki da nochmal einen Beitrag schreiben, ich rede das wirklich auf. Also ich kann ja noch damit reden, dass man sagt, wir beschließen, dass es weiter gewerkt ist, wir wollen weiter mitmachen bei diesem Einheitsgewerkschaft. Aber wenn nicht wir das diskutieren, ja, wer soll es denn sonst diskutieren? Und man muss es mal scharf diskutieren. Punkt. Ja, also ich glaube, da gibt es auch überhaupt gar keinen Widerspruch. Also, dass wir das diskutieren wollen, auf jeden Fall. Und dass auch die DGB-Gewerkschaften, also inwiefern die gerade den Konsens der Einheitsgewerkschaft gerade auflösen, ist nochmal eine andere Frage. Also jetzt auf dem letzten Gewerkschaftstag der IG Metall zum Beispiel wurde erst wieder der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der MLPD bestätigt. Also insofern, wann das andere Organisationen trifft, ist die Frage. Also ob man da dann von einer Einheitsgewerkschaft sprechen kann, ist eine andere Frage. Also deswegen Diskussion, glaube ich, total gerne. Also wenn du einen Diskussionsbeitrag auf dem Wiki schreibst, ist, glaube ich, ja, super. Haben wir denn sonst noch Meldungen? Ja, ich wollte noch ein Thema ansprechen, was ja auch in der Apartheid irgendwie fungiert, und das ist die Arbeit der Behinderten und der Gefangenen, die ja eigentlich nie so wirklich dargestellt wird, aber die kriegen ja eigentlich nur ein Taschengeld und so, und wie das denn zu sehen ist, weil die haben ja eigentlich noch weniger Rechte wie die Leiharbeiter und die ganzen. Danke. Ja, du hast völlig recht. Also es gibt keine Spaltung, die nicht noch weiter betrieben werden kann. Und in der Tat, bei Behinderten ist es sicherlich so, die haben ja auch, weil sie natürlich mehr noch als andere vereinzelt sind, ein großes Problem, ihre eigenen Interessen wahrzunehmen, sind auf Solidarität angewiesen. Und andere, bei Gefangenen ist es natürlich ebenfalls so. Also das heißt, deren eigene Organisation zur Durchsetzung von Interessen wird wahrscheinlich schwierig sein. Aber bei allen anderen schließe ich das nicht aus. Vielleicht nochmal, um auch ein bisschen die Gewerkschaftsdebatte da nochmal ein bisschen Würze reinzubringen. Also, dass ich für eine Einheitsgewerkschaft bin, das heißt nicht, dass man unter Umständen dann auch mal völlig unabhängig davon in Streiks oder in Aktionen bestimmte Leute organisieren können muss, ohne dass das gleich gegen das Prinzip der Einheitsgewerkschaft verstößt und dann vom nächsten Gewerkschaftssekretär vorgehalten wird, das darfst du nicht, weil das ist also verstößt gegen das Prinzip der Einheitsgewerkschaft. Also wenn ich zum Beispiel Werkvertragsbeschäftigte habe oder Leiharbeiter, die bereit sind, zusammen mit anderen für ihre Interessen einzutreten, weil die anderen sich nicht für sie organisieren, dann ist das erstmal eine partielle Auseinandersetzung, ein Arbeitskampf, der absolut legitim ist. Bisher ist es noch nicht dazu gekommen. Es ist aber dringend notwendig, um dazu zu kommen, auch gerade um diese verheerenden Auswirkungen auch in politischer Hinsicht für die Zukunft zu verhindern. Das wird bei Behinderten und Gefangenen etwas schwieriger sein, aber im Prinzip halte ich das für legitim, auf jeden Fall dann auch solche Leute zu organisieren, wenn das die bisherigen Gewerkschaften noch nicht gemacht haben, denn Organisation ist ja nicht nur eine festgefügte Organisation. Die Keimzelle der Organisation, nicht vergessen, ist der Streik. Erst waren die Streiks da, dann sind daraus die Gewerkschaften entstanden, nicht umgekehrt. Das wird ja immer ein bisschen verdreht. Und deshalb ist das auch eine Form der Organisation. Also da muss man auch ohne Scheuklappen rangehen und auch bereit sein, entsprechend Leute zu aktivieren. Vielleicht auch unter Umständen, wenn das Kräfteverhältnis erlaubt, ohne dass die in der Gewerkschaft sind. Aber dann ewig immer zu kommen und zu sagen, hör mal zu, Kollege, ihr seid ja nur, ihr habt ja nur 3 oder 4 Mitglieder, für euch können wir nichts machen. Das ist dummes Zeug. Sondern man muss dann unter Umständen versuchen, die Leute auch mal vielleicht so hinter ihre eigenen Forderungen zu bekommen, zu spontanen Streikaktionen zu bewegen und so weiter und so fort, anstatt immer nur zu sagen, ja, tret uns bei und wenn genügend beigetreten sind, dann werden wir aktiv. Das bedeutet im Ergebnis nur, dass gar nichts mehr rauskommt. Und davon haben wir genug, von diesen Ausreden. Hallo, hallo. Ah, da ist noch eine Frage, habe ich nicht gesehen. Solche Modelle wie die FAU oder sowas, oder eine eigene Gewerkschaft in dem Fall dagegen zu stellen, wenn man sozusagen das Problem hat, dass man den DGB einfach, wo der Wasserkopf so fest ist, auch, dass man den nicht rauskriegt, wäre das eine Möglichkeit? Also ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Empfehlungen auszusprechen. Aber wenn sich dann zum Beispiel so eine Gruppe gebildet hat, Sie haben ja zum Beispiel in Berlin, glaube ich, bei den Kinos relativ hohen Organisationsgrad, und Sie sich für Ihre Tarifverträge einsetzen, dann bin ich der Meinung, da muss man Solidarität üben und dann auch solche Organisationen schützen. Also heranzugehen, gerade die DGB-Gewerkschaften mit diesem Supermonopol, was sie haben, und dann immer bei irgendeiner Konkurrenzveranstaltung zu sagen, oh, das sind Bösewichter, die spalten, das ist dummes Zeug. Der DGB hat schon in der Geschichte viel mehr gespalten, also als kleine Gewerkschaften das haben schaffen können. Wenn das offensive Organisationen sind, die für die Interessen ihrer Belegschaften eintreten, dann müssen wir sie unterstützen. Das heißt nicht, dass das ein Modell ist für alle möglichen anderen, aber die FAU zum Beispiel in Berlin ist so eine Kraft und die verdient dann auch Solidarität. Wie gesagt, nicht als Modell, aber jedenfalls, wenn das eine aktive Gewerkschaft ist, dann eben als aktive Kraft. Okay, ich glaube, wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Also wenn du noch ein Schlusswort halten möchtest oder sowas, dann wäre, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt dafür. Ja gut, also mir bleibt nur zu danken für die Diskussion. Es ist immer wieder eine Erfahrung auch für mich als Referent, nochmal die verschiedensten Aspekte auch zu hören. Was ihr gesehen habt an diesem Vortrag, so eine ganz banale Geschichte, ist vielleicht, was manche Leute mir immer dann gestehen, also am Rande einer solchen Veranstaltung, dass sie gar nicht geglaubt hätten, dass das Arbeitsrecht ja so eine umfassende Sache wäre. Sie haben immer, da kommen wir wieder dann zur Rechtsgläubigkeit, die Vorstellung, ja, also das Arbeitsrecht ist in erster Linie Arbeitsrecht, Juristerei, und das ist es eben nicht. Es ist eben das Arbeitsleben insgesamt wiedergespiegelt in Rechtsform. Und insofern kann ich nur sagen, überlasst das Arbeitsrecht nicht irgendwelchen Spezialisten, die dann klug daherreden, sondern ergreift es, nehmt es, besetzt es mit euch, mit euren Interessen, mit euren Vorstellungen und nehmt es wahr. Das ist die Schlussfolgerung. Danke. Applaus